holde Kunst, in wie viel grauen Stunden, wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt. Hast du der begnadetsten deutschen Bands, Siegfried Lorenz und Norman Schettler, mit einer Franz Schubert Coverversion an die Musik. Und jetzt ist es 4,5 Minuten nach 22 Uhr und wir können anfangen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Landsleute, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mitmenschlichkeit und Zuwendung, Freundschaft und Vertrauen sind Werte, die nicht zu kaufen sind, die wir aber alle brauchen. Friede beginnt in den Herzen der Menschen. Ich will keine Daten und Zahlen nennen. Das gilt nicht zuletzt auch für die Sorgen unserer Landwirte und Bauern. Vor einigen Monaten sprach ich in Sachsen-Anhalt mit einer über 70-jährigen Frau. Alle müssen einen Beitrag leisten. Unsere Polizeibeamten tun ihre Pflicht. Sie schützen das Recht. Gott schütze unser deutsches Vaterland. Ich grüße unsere Landsleute in der DDR. Von Rostock bis Leipzig. Von Magdeburg bis Frankfurt an der Oder. Wir haben sie hierher gerufen, um unseren Wohlstand mitzuerarbeiten. Sie sind und bleiben uns in Deutschland willkommen. Ab morgen zahlen sie alle weniger Lohn, ein Grund mehr für uns, dankbar zu sein. Liebe Landsleute, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für mich kommt das alles zu spät. Deshalb habe ich auch die Montanrunde einberufen. Darüber freue ich mich ganz besonders. Ich wünsche uns allen Gottes Segen. Entscheidend ist, dass wir die innere Kraft aufbringen, Ja zu sagen zu den schrecklichen Bildern und Nachrichten von Rostock bis Leipzig, von Magdeburg bis Frankfurt an der Oder. An Rhein und Ruhr, an der Saar und in anderen Regionen, Gott schütze unser deutsches Vaterland. Stop with that already. No. Enough. Stop with that. No. I'm telling you, I look in your face and I know that you're lying. Richtig, jetzt geht's los. Aber es geht noch nicht ganz los. Es geht zum Beispiel noch nicht mit dem Telefonieren los, sondern ich werde kurz das Thema nennen und dann zu einer anderen Sache kommen. Die Rückblicke sind ja nun, der Rückblicke sind es ja nun genug. Ich würde eure Aufmerksamkeit jetzt, wie es sich für junge Optimisten gehört, auf das vor uns liegende Jahr versuchen zu richten. Wir wollen heute reden über Projekte, Vorhaben, Pläne, 95 Sachen, die ihr euch fest vorgenommen habt, nicht die guten Vorsätze, nicht die Sachen mit dem Rauchen, mit dem Trinken und mit all den anderen Lastern, sondern Sachen, die ihr, von denen ihr denkt, dass sie in diesem Jahr endlich mal gemacht werden müssen, weil ihr es euch schon so lange geplant habt. Darum soll es also gehen. Vorher aber noch, bevor wir anfangen zu telefonieren, will ich eurer Aufmerksamkeit auf eine neue Platte mit alten Musiken richten. Musiken, die von einem meiner Idole neben Hendrix, neben Callas, neben Kohl und neben Hölderlin stammen. Musiken von Ernst Busch in Originalaufnahmen aus den 30er Jahren. Und schon die erste Musik von ihm, die ich jetzt spielen werde, hat direkt oder indirekt mit dem Thema zu tun. Der Mensch lebt durch den Kopf, der Topf reicht ihm nicht auf. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch nen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Sie haben gesehen, Kühnheit und Leichtsinn des Maggie Messer. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie durch die Klugheit eines liebenden Weibes die Dinge einen Verlauf nehmen, den selbst Sie nicht erwarten können. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut, dass nur er im trüben Fische hat der Hinz den Kunz bedroht. Doch am End vereint am Tische essen sie des armen Brot. Und die einen sind im Dunkel, die anderen sind im Licht, und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Ernst Busch, klar, von Musik aus der Drei-Groschen-Oper. So, liebes Publikum, ihr könnt euch ja jetzt teilen. Wem die Musik gefällt, der hört erstmal weiter noch ein paar Musiken und sollte sich vielleicht die Adresse hier notieren. ORB Fritz Kuttner, Postfach 90 9000 14 4 82, 14 4 39 Potsdam. weil ich habe von dieser wunderbaren Platte Der Barrikadentauber mit Originalaufnahmen von Ernst Busch aus den 30er Jahren drei Exemplare zum Verlosen besorgt. Wie man an die rankommt, werde ich nachher sagen. Der andere Teil, dem die Musik nicht so zusagt, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, könnte ja nach wie vor sich was zum Thema überlegen, auf das wir dann vielleicht so nach den Nachrichten wunderbar und qualifiziert, das muss ich nochmal anmerken, miteinander lostelefonieren könnten. Das Thema dieses Jahr 95 werde ich auch schon klein kriegen. Pläne, Projekte. Vorhaben. Und jetzt noch ein Song von Ernst Busch gesungen, nach einem alten englischen Soldatenlied, It's a Long Way to Tipperary, arrangiert von Hans Eisler mit einem Text von Bertolt Brecht, Der Marsch ins Dritte Reich. Fährt voran im Zwölfzylinder. Marsch, marsch, marsch, marsch, ihr dürft die Fühlung nicht verlieren. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Man sollt nicht glauben, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht. Der Führer sagt, nur nicht in Lumpen laufen, er hat dir schon gesagt, der Industrie. Wir wollen neue Uniformen kaufen, der Hauptmann Röhm liebt uns nicht ohne die. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche, ein bisschen Liebe macht ihn halb so schwer. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, und kameradschaftlich sei der Verkehr. Der Führer hat gesagt, er lebt noch lange, und er wird älter als der Hindenburg. Er kommt noch dran, da ist ihm gar nicht bange, und drum kräsiert's ihm gar nicht, und dadurch ist es ein langer Weg zum Dritten Reiche. Es ist unglaublich, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht. Damit hat sich ja übrigens die Bild-Zeitung mir ins Herz geschrieben. Die haben vor einem Jahr irgendwann mal so eine Serie aus dem Leben von Ernst Busch, aber ganz nach dem Muster aus dem Leben von Nadja Auermann gebracht. Das fand ich ziemlich großartig, hat mich sehr gefreut. Inzwischen gibt's ja wieder mehrere CDs von Herrn Ernst Busch, also so Wiederauflagen auf CD, zwei im Pläne-Verlag und eine, die hier in der Edition Barbarossa, die sind irgendwie in Berlin beheimatet. Die Platte heißt Ernst Busch in Originalaufnahmen aus den 30er Jahren, Der Barrikadentauber. Was ist noch zu sagen? Ach so, jetzt vielleicht zwei technische Durchsagen. Also für die Leute, die ja nach den Nachrichten hier mittelefonieren wollen, die müssten dann die Potsdamer Telefonnummer 7481110 wählen. 7481110, das hat die Vorwahl 0331. Und wer jetzt neugierig oder interessiert an dieser sehr, sehr schönen CD mit historischen Aufnahmen interessiert wäre, der müsste schreiben an den ORB, Radio Fritz, Kuttner, Postfach 909000 14439 in Potsdam. Und jetzt noch ein Song, der so im Grunde so ein Nachtreten nach Weihnachten ist, die Ballade von der Wohltätigkeit. Die Musik wieder von Hans Eisler und der Text diesmal von Kurt Tucholsky. das Erholungsheim einer Aktiengesellschaftsgruppe. Morgens gibt es Haferschleim und abends Gerstensuppe. Und die Arbeiter dürfen auch in den Park. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Sie reichen euch manche Almosen hin unter christlichen frommen Gebeten. Sie pflegen die leidende Wöchnerin, denn sie brauchen ja die Proleten. Sie liefern auch einen armen Sarg. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Die Mark ist tausend und tausendfach in fremde Taschen geflossen. Die Dividende hat mit viel Krach der Aufsichtsrat beschlossen. Für euch die Brühe, für sie das Mark, für euch der Pfennig, für sie die Mark. Proleten, fallt nicht auf den Schwindel rein, sie schulden euch mehr als sie geben. Sie schulden euch alles, die Ländereien, die Bergwerke und die Wollfärbereien. Sie schulden euch Glück und Leben. Nimm, was du kriegst, aber pfeif auf den Quark. Denk an deine Klasse und die macht stark. Für dich der Pfennig, für dich die Mark, für dich der Pfennig, für dich die Mark. Tja, Musik aus dem deutsch-deutschen Unterbewussten. Jetzt krieg ich ja doch so richtig klassenkämpferische Gefühle. Muss man ja ein bisschen aufpassen wahrscheinlich. Ernst Busch, ich habe ganz vergessen zu sagen, wie man an so eine CD kommen kann. Eine von den dreien, die ich hier zu verlosen hätte. Einfach, indem man begründet, warum man eine unbedingt haben müsste. Die guten Begründungen, die haben große Aussichten, eine zu kriegen. Die originellen Begründungen hätten Aussichten, auch eine zu kriegen und vielleicht hier noch zusätzlich in der nächsten Woche verlesen zu werden als Begründung. Ein Song darf auf einer Ernst-Busch-Platte natürlich nicht fehlen. Das ist ein Solidaritätslied aus dem wunderbaren Film Coole Wampe. Musik Hans Eisler, Text Text Bertolt Brecht und ihr singt natürlich von Ernst Busch. Aus eurem Loche, das man eine Wohnung nennt, und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenende. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Erstens sind hier nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag, und zwar liegt nun auf der Wiese, was sonst auf der Straße lag. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Wunder und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir sind nur aufgebrochen, aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß. Und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen, unsere Straße und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt. So, liebe Loser, liebe Generation X, liebe Generation Zero, liebes Nintendo-Volk, Erlösung naht. Das war Ernst Busch, der wird heute nicht mehr zu hören sein. Ansonsten, die Platte gibt's auch zu kaufen für die, die hier keine erlosen können. Der Barrikadentaube heißt er, erschienen in der Edition Barbarossa. Und bis zu den Nachrichten jetzt noch eine etwas andere Musik, die den Übergang erleichtern soll, nachher hin zum Telefonieren 74 81 110 zum Thema Projekte, Vorhaben, Pläne 95. Dieses Jahr werden wir schon klein kriegen. Es sind die Stars mit einem Serge Gainsbourg Cover Couleur Café. Fritz, Kurzinfo. Ultimatum. Bundesaußenminister Kinkel hat einen Bericht der Illustrierten Stern bestätigt, wonach algerische Fundamentalisten die Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Algier aufgefordert haben, das Land bis zum kommenden Samstag zu verlassen. Bombardement. Nach dem Scheitern ihrer Großoffensive auf Grozny hat die russische Armee die tschetschenische Hauptstadt heute massiv mit Artillerie beschossen. Bruch. Im Norden der Moslem-Enklave Bihać kam es heute zu heftigen Kämpfen zwischen den verfeindeten Seiten. Zuvor war gemeldet worden, der Waffenstillstand sei durch den Abzug der Krajina-Serben aus der UNO-Schutzzone allgemein gefestigt worden. Waffenruhe. Nach 11,5 Jahren Bürgerkrieg haben die Tamilen-Rebellen und die Regierung Sri Lankas heute die Einstellung der Feindseligkeiten vereinbart. Schlitterpartie. Überfrorene Straßen führten vor allem in den Polizeibereichen Potsdam und Cottbus zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Dabei wurden insgesamt 18 Menschen verletzt. Wetter. In dieser Nacht klar, Temperaturen zwischen minus 5 und minus 10 Grad, am Tage heiter, niederschlagsfrei. Werte im Fritz Radio Land dann zwischen minus 4 und minus 1 Grad. Verkehr. Im gesamten Fritz-Radio-Land muss mit akuter Glätte gerechnet werden. Stadtverkehr Berlin, Autobahn 100 Richtung Nord von Mitternacht bis 5 Uhr. Sperrung der Detmolder Straße ab Hohenzollerndamm. Und in Treptow noch immer Behinderungen wegen eines Wasserrohrbruchs. Deshalb Vollsperrung der Baumschulenstraße von Forsthausallee bis Britzer Allee und Sperrung des Königsheideweges ab Spetsfelder Weg in Richtung Baumschulenstraße. Die BVG-Buslinien 265 und 270 werden unverändert umgeleitet. Schwarze Krähen kreisen über Kreuzberg. Fritz präsentiert The Black Crowes. The Black Crowes. Live in Berlin, 25. Januar in Haxnitz. The Black Crowes, live in Berlin. Mittwoch, 25. Januar in Haxlitz. Präsentiert von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Menschen bei Nacht. Die Nächte sind nicht für die Menge gemacht. Von deinem Nachbar trennt dich die Nacht. Und du sollst ihn nicht suchen, trotzdem. Und machst du nachts deine Stube Licht, um Menschen zu schauen ins Angesicht, so musst du bedenken, wem. Die Menschen sind furchtbar vom Licht entstellt, das von ihren Gesichtern träuft. Und haben sie nachts sich zusammengesellt, so schaust du eine schwankende Welt durcheinander gehäuft. Auf ihren Stirnen hat gelber Schein alle Gedanken verdrängt. In ihren Blicken flackert der Wein. An ihren Händen hängt die schwere Gebärde, mit der sie sich bei ihren Gesprächen verstehen. Und dabei sagen sie, ich. Und ich. Und meinen irgendwen. Thank you. Das waren Rainer Maria Rilke, Oskar Werner und Lisa Germano. Drei Leute, die leider nicht mehr zusammenkommen können, die leider nie zusammen waren. Zwei davon sind bereits tot. Lisa Germano ist quicklebendig und hat eben eine wunderbare CD rausgebracht, Geek the Girl. Und jetzt können wir langsam mit dem Sprechfunk anfangen. Ich lasse nochmal die Telefonnummer durchsagen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Na, und da haben wir jemanden, der die Nummer schon kannte, wa? Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo. Hallo, hier ist der Heino. Ja, das ist super. Das passt jetzt. Rainer Maria Rilke, Oskar Werner und der Heino hinterher. Genau. Tolle Konstellation. Ja. Ja. Hallo? Ja. Wie geht's dir denn? Das ist auch eine geniale Frage. Ja, für mich auch. Wollen wir weitermachen? Mir egal. Ja, mir nicht. Tschüss. Hallo, wer bist du? Ja, hi, ist Friederike. Tag, Friederike. Tag. So, hast du denn ein Projekt für 95 in Aussicht? Naja, nicht so direkt eigentlich, also so halb-halb. Ja, lass mich an der Stelle nochmal einfügen, dass es schon ganz gut wäre, wenn man hier anruft und die 7481 110 wählt, wenn man ein Projekt tatsächlich ernsthaft in Aussicht hätte. Ja, schon. Ich weiß nicht, was siehst du denn alles als Projekt? Ja, schon so eine Maßnahme, die man vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben macht oder irgendwas, was man sich schon seit 10 Jahren vorgenommen hat und von dem man denkt, dass es dieses Jahr aber endlich mal was werden muss. Naja, ich habe beschlossen, mein Zimmer zu streichen, aber ich weiß nicht, ob es was wird. Na, würde ich jetzt auch noch nicht so als Projekt 95 ansehen. Sondern? Ja, als irgendwie so eine der üblichen Maßnahmen. Aha. Ja, erinnert mich ein bisschen an meine Hausverwaltung. Ach so, ja. Ja, nee, ich meine, die hat sich nur nicht vorgenommen, mein Zimmer zu streichen, aber also es fällt so unter die Kategorie. Aha. Aha. Bist du ein bisschen deprimiert, wa? Ach naja, ich werde es überleben. Und jetzt ist irgendwie dein ganzes Sinn und Trachten für dieses Jahr ist darauf gerichtet, dein Zimmer zu streichen. Ja, eigentlich schon seit dem letzten Jahr, aber irgendwie kommt man nicht dazu. Und das würde dich dann glücklich machen, erfüllen und dem Jahr einen Sinn geben. Ja. Oh, oh, oh, oh. Viel Freude hast du nicht in deinem Leben, wa? Ach naja, geht so. Ja. Ja. Streich schön dein Zimmer, ja, Friederike? Ja, ich werde es versuchen. Tschüss. Tschüss. So, wen haben wir da? Ja, hallo, Nikolai, nenn mich Nikolai. Ja, Tag Nikolai. Tagchen. Ja, du, ich hatte ein Projekt, aber das hatte ich dann irgendwie wieder vergessen. Das war nämlich, ich wollte mal eine Trommelsession, da hatte ich mal die Idee, eine große Trommelsession zu machen. Du, das halt ein bisschen, soll ich mal rein? Warte mal, läuft das? Nö, das ist egal, aber die Gesprächsführung ist immer viel problematischer als Hall oder Rückkopplung. Läuft das denn darauf hinaus, dass du jetzt vorhast, das in diesem Jahr zu machen? Weil, sagen wir mal, gescheiterte Projekte wären ein anderes Thema. Ach so, ja. Also hast du eigentlich nee, so nicht vor. Dann lass mich mal weiter telefonieren, ist ja nicht so tragisch. Muss ja nicht jeder immer alles können. Ich würde bloß alle, die hier anrufen, vielleicht darum bitten, doch wirklich ein Projekt zu haben, ja? Und nicht gesprächsweise mit mir zu entwickeln. Ich bin ja jetzt hier nicht euer Projektmanager. Tag, wer bist denn du? Ja, da ist jemand eingeschüchtert, den haben wir verscheucht. Das ist ein wunderbares Ergebnis. Hallo, wer bist du? Hi, hier ist Don Giovanni. Tag, Don Giovanni. Ja, ich wollte mal erzählen, also... Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mal so eine richtige Symphonie zu schreiben. Ja, wünsche ich dir viel Glück dabei. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja? Hier ist der Stefan. Tag, Stefan. Ich rufe aus Berlin an. Ja. Projekt für dieses Jahr ist von mir, also ich bin dieses Jahr mit der Lehre fertig, Fotograf. Und ich wollte mir halt ein paar Promis ranziehen. Zu fotografieren. Und dann? Ja, und da halt ein Buch drüber machen. Also es ist jetzt keine Verarsche. Hast du denn schon einen Verlag? Nee, leider noch nicht. Also ist das jetzt. Ja, also fotografierte Prominente lebst ja massenhaft. Da brauchst du ja irgendwie, sag mal, Harald Juntke hast du in der Bildzeitung und den Rest hast du im Spiegel. Eigentlich weniger gedacht. Ja, Fokus hat ja auch immer so wunderbare Aufmacher vorne. Ja, nee, nicht so. Also ich hätte an Brandauer gedacht. An Brandenburger? Brandauer. Ja, Brandauer. Oh, oh, oh, da wird doch schwer rankommen sein, oder? Ja, ich weiß. Ha? Aber, naja, muss man halt versuchen, ne? Ja, und nehmen wir mal an, du hättest jetzt ein wunderbares Brandauer Polaroid. Wie würde dann weitergehen? Ja, Polaroid nicht, ne? Also, Naja, dann... Lass mich ruhig ein bisschen abfällig reden. Ja, ist das okay. Unter anderem wollte ich dich auch mit reinziehen. Ja, das ist super. Ja. Du willst mir jetzt einen Fotografenantrag machen? Ja, so ungefähr. Ja, da hättest du aber auch schreiben können oder irgendwas. Ja, weil du heute gerade das Projekt, also das Thema Projekt... Ah, ja. Und dann, wen hast du dir denn noch geplant? Grönemeyer. Easy. Das ist ja eine tolle Reihung. Ja, links Brandauer, rechts Grönemeyer. Wie groß ist denn der Brandauer, weißt du das? Nee, also ich wollte euch nicht alle auf ein Bild. Das ist dann doch ein bisschen langweilig. Und wird dann oh, auch, langweilig ist es nicht unbedingt. Oh, ich habe jetzt bloß überlegt, ob ich mir einen Hocker mitbringe. Auf ein Bild irgendwie ziehe. Hm. Kriege ich eher eine Zusage oder eher eine Absage? Ja, das ist kein Problem. Brauchst hier irgendwie bloß am Dienstag nach 22 Uhr vorbeikommen, dann kannst du fotografieren wie ein Verrückter. Ernsthaft? Oder müssen das Aktfotos sein? Ich nackt hinterm Regler sieht natürlich auch total bescheuert aus. Also ich dachte halt nicht unbedingt im Studio bei euch da. Und dann? In einer schönen Bar? Auch nicht. Irgendwo. Beim Essen? Ach Gott, mach mich nicht fertig. Naja, irgendwie musst du doch mein Interesse gewinnen. Also ich wollte dich auf dem Dach fotografieren. Auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Mit so ein bisschen Blick über Berlin. Und wenn ich da runterfalle? Mein Gott, sei nicht ängstlich. Können wir ja was Flaches nehmen? Zeitungskiosk? Dönerbude? Ja gut, dann können wir auch Studio nehmen. Also, das war halt so eine Idee. Ja. Naja, schön. Ja, naja, dann mach ich dir dein Projekt. Komm, musst dir bloß vorbeikommen. Dann schreib ich einfach nochmal. Oder schreibst einfach nochmal. Oder kommst einfach vorbei. Alles klar. Ich bin ja da. Wenn du mich im Radio hörst, bin ich da. Alles klar, super. Tschüss. Okay, ciao. Haben wir wieder hin zum Projekt verholfen. Mal sehen, ob man noch einen Brandauer kriegt. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja? Guten Abend. Mein Name ist Kuttner. Ja, mein Name ist Conny. Tag, Conny. Ja. Von wo aus rufst du an? Aus Berlin. So, Thema hast du mitgekriegt? Ja, Vorhaben 95. Vorhaben, Pläne, Projekte, spinnerte Ideen für 95. Ja. Mhm. Gut, das haben wir jetzt geklärt. Vorhaben hast du, also das Thema hast du mitgekriegt. Hast du dir was zum Thema überlegt? Ja, also ich würde gern mit der Schule aufhören. Du bist noch deutlich unter 35. Ja, schon. Ja? Lass mich weiterraten. Deutlich unter 25, 20, 18, 17. Ja, passe. So ungefähr. Wie? Ja, so ungefähr. Ja. 15. 15. In welcher Klasse bist du da jetzt? Ja, 9. Ei. Wegen der runden Zahlen würdest du dann aber, wenn du jetzt aufhörst mit der Schule, immer einfach als 8-Klässlerin weggehen. Was nicht gerade ein schmeichelhaftes Attribut ist. Die 10. noch machen. Die 10. würdest du noch machen. Ja, müsste ich dann ja noch. Ja. Aber das kommt nicht so an mit der Schule. Schule aufhören ist ja erstmal löbliches Unterfangen und dann? Ja, mal ein bisschen rumtrödeln. Ei. Verreisen. Das wäre dann noch gut, im Lotto zu gewinnen. Conny, soll ich dir was sagen? Bleib wirklich lieber in der Schule. Das ist wenigstens ungefähr so wie im Knast. Da sorgen die Leute für dich, ja? Im Lotto gewinnen ist extrem schwer. Ja, den Model-Laufsteg zu erobern, ist extrem schwer. Madonna zu werden, ist extrem schwer. Super Schauspielerin zu werden, ist auch extrem schwer. Solange man noch einen Biolehrer zur Hand hat, sollte man den nutzen. Und froh sein, dass man sich selber noch keine Gedanken machen muss. Ja, das ist natürlich auch gut. Ja? Wenn man nicht selber entscheiden muss. Und ja. Aber ich denke mal, deshalb ist auch mit der Gewalt und alles so schlimm, weil... Die meisten sagen, ach, das ist scheiße und dann macht man so und so. Ich glaube, mit der Gewalt ist vielleicht deshalb so schlimm, weil alle so schnell die Frühschule verlassen und dann nichts außer rumtrödeln im Sinn und Lottogewinne im Sinn haben. Naja, ich bin aber nicht auf irgendeiner blöden Schule. Ich bin ja immerhin auf dem Gymnasium. Naja, auch ein Gymnasium zu verlassen macht nicht klüger. Ja, das ist auch ganz schlimm, das merke ich. Ja? Ja, wir haben eine Nachbarschule, da ist mal Waffenkontrolle einmal in der Woche und so. Ja, ist ja vielleicht durchaus angebracht. Ja, bei uns aber nicht. Bei euch ist aber auch keine Waffenkontrolle. Nee, bei uns sind bloß ein paar drogenabhängig, aber mehr nicht. Ja, wunderbar. Ich aber nicht. Ja, ne? Die blanke Idylle da bei euch. Ja, ich meine. Wo gehst du zur Schule? Reinickendorf. Ja. So. Sag mal, und dein Lebensziel bestände jetzt in Rumtrödeln und Lotto gewinnen? Nö, eigentlich nicht. Ich möchte ja heiraten, Milliardär oder so. Puh, ja. Ja, es ist schon mal nicht schlecht. Und wenn nicht, dann will ich... Und dann hast du einen Milliardär geheiratet. Ja, dann kann ich einkaufen gehen. Ja, der kommt jede Nacht und will fummeln oder will irgendwas. Hä? Ja, gut. Und dann? Ja, was ich viel lieber machen wäre so eine eigene Firma aufbauen. So selber und Müssen wir bloß noch eine gute Idee kommen. Und was für eine Firma? Ja, das weiß ich eben noch nicht so genau. Es gibt ja schon fast... Und warum eine Firma? Weil man dann Chef ist und fette Autos fährt? Und abends 500 Mark Flaschen Sekt trinken kann? Weil es mir Spaß macht, Sachen zu organisieren und mich auch um vieles zu kümmern und auch Probleme zu lösen. Ich meine, man steht jeder vor einem Problem und wenn mir jetzt jemand sagt, mach das so oder so, ist doch viel schöner, wenn man das selber machen kann und... Ja. Aber Conny, hast du nicht den Eindruck, dass du vielleicht in der Situation bist, wo du ein Problem hast, was du selbstständig auch lösen müstest? Ja, das ist jetzt erstmal mit der Schule. Ja, nee, danach mit der Schule. Nach der Schule, denke ich. Ich glaube, so eine geniale Problemlösungsstrategie oder so ein Problemlösungsangebot für dein Problem ist auch nicht unbedingt Millionär heiraten, Milliardär heiraten oder ein Lotto gewinnen. Ja, aber da hätte man wenigstens Geld, um irgendwas aufzuziehen. Und ohne Startkapital kann man ja nichts machen. Ja, vielleicht kann man versuchen, irgendwie so ein Grundmaß an Intelligenz versuchen einzusetzen. Es wäre natürlich, wenn man eine Idee hat und die verwirklichen will, dann kommt man mit einfach nur Lust oder Rumreden so nicht weiter. Man braucht ja dann das Geld und naja, man braucht Kraft, um andere Leute dazu überzeugen und dass sie einen unterstützen. Ey, Conny, versuch echt diese ganze Geldnummer wegzulassen. Musst erst mal Lust haben, musst erstmal die Power haben und musst irgendwie ein paar Ideen haben. Aber bis jetzt machst du den Eindruck, als ob du keine Lust hast, keine Power und keine Ideen. Doch. Ja? Ja. Conny, ganz im Vertrauen. Eine ganze das ist so eine Idee. Super geniale Idee, ist es nicht, Milliardäre zu heiraten. Ich versuche das auch schon eine Weile. Ja, Milliardär muss ja nicht unbedingt sein. Nee. Aber man braucht doch auch ein bisschen Geld. Wie viel? Was bitte? Wie viel Geld braucht man? Es kommt ja drauf an, was man machen möchte. Wenn ja, ich weiß nicht, was du machen willst, Conny. Ja, eine Firma auch. Denk mal nicht für andere Leute, denk mal an dich. Schon mal 5 Millionen mindestens. Sonst kriegt man ja nicht, man braucht Gewerbegelände, man muss dann die Firma bauen, die Mitarbeiter bezahlen, ist mal die Grundidee, man braucht auch Werbung, damit man gut rauskommt. Conny, hast du irgendwie die Hoffnung, dass dir irgendjemand 5 Millionen schenken wird? Nee, eigentlich nicht. Nee, gut, dann können wir das vergessen. Wie geht's denn jetzt weiter? Dann mache ich erstmal Schule zu Ende. Muss ich ja dann doch, also vielleicht besser als irgendwo rumzugammeln. Da habe ich dann noch meine Freunde in der Schule. Ich lerne was von. Mhm. Und dann? Ja, dann... Wofür interessierst du dich so? Lach jetzt nicht, aber ich hatte eigentlich mal die Idee, Lehrerin zu werden. Ja, darüber lache ich nicht. Also das ist irgendwie, sag mal, beim Millionär liegt, das sitzt das Lachen näher. Ja, das ist nun mal... Und, da hat man schön Probleme, Leute, deren Probleme man lösen kann. Naja, braucht eine Menge Power und Lust. Aber meine Mutter ist Lehrerin und wenn ich sehe, was die für Ärger hat, da vergeht mir das. Vielleicht stellst du es ein bisschen falsch an. Nee. Also es sind wirklich die Eltern, die dann Probleme haben. Die lassen sich von ihren Kindern schlagen und finden das ganz in Ordnung. Und wenn die Kinder in der Schule rumspinnen, dann ist das auch ganz in Ordnung. Die sollen sich ja zu Hause nicht abreagieren. Na, aber das ist ein interessantes Problem. Du hast ja gerade erzählt, dass du an Problemlösungen Spaß hättest. Ja, so Psychiater wäre natürlich auch was. Ja, aber nicht so ernste Probleme, wa? Naja, ich habe also eigentlich, meine ich, nicht so schlimme Probleme wie andere Leute. Gut, Conny. Ich würde dir empfehlen, sag mal, für die nächsten 2-3 Jahre einfach noch ein bisschen versuchen, Ideen, Lust und Power zu sammeln. Lass die erstmal so hinstreichen. Und ich Spaß dran habe. Ja, was interessiert denn dich wirklich? Woran hast du denn Spaß? Zum Beispiel am Reisen. Das wäre vielleicht auch eine Sache. Sag mal, wisst ihr, es gibt ja so 2 Bereiche im Leben. Den Bereich, wo man irgendwie so nimmt, einsackt, relativ passiv ist, das so kommen lässt, da ist ziemlich leicht Spaß zu haben. Sagen wir mal, ins Theater zu gehen, das ist einfach Spaß dran zu haben oder Fernsehen zu gucken oder in der Welt rumzureisen, gut zu essen, das sind alles Sachen, da kriegt man den Spaß relativ einfach. Dann gibt es noch so Sachen, wo man was macht und daran Spaß hätte. Meinetwegen kann man Bücher schreiben oder kann am Computer rumlöten oder kann meinetwegen irgendwie Socken stopfen für die Eltern oder weiß ich, irgendwas. Bloß man macht was und hat daran Spaß. Gibt es Sachen, die du machst, an denen du Spaß hast? Außer Essen, Reisen, Videos gucken, Musik hören, tanzen gehen? Ja, klar gibt es da noch Sachen. Ich muss mal überlegen. Ich habe an vielem Spaß. Also, wenn ich, es geht auch zum Beispiel arbeiten. Manchmal arbeite ich auch sehr gerne. Dann auch wenn es für andere nützlich ist, arbeite ich. So, habe meinen Spaß dran. Wann arbeitest du? Ab und zu. In der Firma. So mit helfen, aufladen, abladen. Oder dann Bürodienst oder so, aufräumen. Ich meine, es ist für mich nicht unbedingt so lebenswichtig oder so, aber es macht auch Spaß, wenn man auch anderen helfen kann. Ja. Ja, Okay, Conny, ich danke dir für den Anruf, ja? Warte mal, Kutner. Ja? Du wolltest doch mehr Georgette spielen in diesem Jahr. Ich werde heute noch Georgette spielen. Ja? Ja. Ah, ich bin nämlich großer Fan. Ich habe da mal ein Theaterstück von ihr gesehen und auch nochmal so im Fernsehen nochmal irgendwas. OAB natürlich, ne? Okay. Aber spielen sie jetzt auch nicht mehr da. Jetzt spiele ich erstmal Courtney Love, die ein wunderbares Interview ich glaub, im... Ich finde nämlich auch eine Warner sehr gut. Ja? Ja, deshalb auch seine Frau, ne? Ist seine Frau, aber macht doch schon ein bisschen andere Musik und vielleicht ja, sollte sie auch immer nicht immer über den Nirvana-Leisten gezogen werden. Jedenfalls hat sie ein großartiges Interview in dieser deutschsprachigen Ausgabe des Rolling Stone gegeben. Das ist sehr schön, solltest du dir durchlesen. Tschüss, Conny. Gut. Und hier ist Courtney Love mit Hole. Na Mensch, warum ist sie denn noch nicht? Jetzt ist er da. When I went to school. Oh. Well, I went to school. Well, I went to school in Olympia. And everyone was the same. What do you do with a revolution? Courtney Love mit Hole. Wir telefonieren weiter hier. 74 81 110. Das Thema immer noch Projekte, Vorhaben, Pläne 94. Wer bist denn du? Hi, hier ist Birte. Tag, Birte. Hallihallo. Ich habe ein super geiles Projekt für 95. Da kann auch gerne jeder mitmachen, der dazu Lust hat. Und zwar wollte ich unbedingt rausfinden, wie du mit Vornamen heißt. Das ist aber irgendwie, weiß Gott, nicht mehr schwer, glaube ich. Ich habe ihn selber oft genannt. Das wäre aber jetzt der ganze... Der Sinn deines ganzen Trachtens fürs Jahr 95. Ganz genau. Ehrlich? Hm? Jürgen, so, jetzt haben wir 3. Januar. Wunderbar. Bleiben noch 362 Tage übrig. Was machst du denn denen? Da gehe ich weiter ins Donuts. Schön? Ja, schön für mich, ne? Nee, aber eigentlich reicht das auch schon. Jetzt ist mein Jahr schon völlig befriedigt. Danke, tschüss. Gut, das war ja schnell erledigt. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo, hallo? Kinder, die Ansprechzeiten beim Anrufer verzögern, aber auch immer mehr, verlängern sich aber auch immer mehr. Ob das noch Nachwirkungen von Silvester sind? Hallo? Oh, da war wieder jemand schüchtern. Hallo? Hallo? Guten Abend. Wie geht's? Blendend, das ist schon wieder die sächsische Fraktion, wa? Hm, stimmt. Toll. Ja? Sagst du nochmal deinen Namen? Ja, Thorsten. Thorsten. Ja, finde ich so gut. War es mein Name? Nee, wenn die sächsische Fraktion hier immer anruft, die ist einfach, sagen wir jetzt, in Berlin und Brandenburg ist die wesentlich unpräsenter als vor der Wende. Die Mecklenburg-Vorpommersche Fraktion. Wie bitte? Die Mecklenburg-Vorpommersche Fraktion, sagte ich. Echt? Du klingst aber nicht wie Mecklenburg-Vorpommern. Nein, ich sagte, ich vollendete nur deinen Satz, weil du gerietst ins Stottern, so wie ich. Nein. Und da dachte ich, da komme ich dir einfach mal zuvor. Sag mal, hast du schon einmal eine Situation erlebt, in der ich ins Stottern gekommen bin? Ja. Ja, jeden Anfang der Sendung, also die erste Dreiviertelstunde immer. Hm. Aber da sind wir jetzt drüber hinaus. Jetzt bin ich in der Lage, flüssig zu reden. Prima. Nee, ich wollte nur sagen, dass es kaum noch Sachsen in Berlin und Brandenburg gibt oder dass sie deutlich weniger geworden sind. Ja, das ist traurig. Früher brauchtest du bloß einen Polizisten um die Uhrzeit fragen, da hast du sofort dieses wunderbare, weiche Sächsisch im Ohr gehabt. Das fehlt mir jetzt richtig. Ein Stück. Auf Baustellen hat man ja... Auf Baustellen natürlich auch. So. Ja, klar. Ja. Jetzt bauen die Sachsen selber. Das ist nicht schön für den Bürger. Gebaut haben sie ja schon immer, aber... Ja, aber bei sich. Jetzt bauen sie bei sich. Das ist nicht schön für den Berliner. Ihr werdet vermisst hier. Ja, die müssen jetzt selber bauen. Ja, also die müssen jetzt selber bauen. Mecklenburg-Vorpommern. Nee, jedenfalls ist mit dem sächsischen Dialekt auch ein Stück Heimat weg. Für mich jedenfalls. Ach, tatsächlich? Ja. Wieso? Trotzdem wird ja sicher immer so eine... Wie bitte? Was ist deine Heimat? Meine Heimat ist so multikulturell. Und es gibt jetzt kaum noch Sachsen in Berlin. Das ist so traurig. Du bezeichnest die Sachsen gewissermaßen als Teil deiner Multikulti-Heimat. Ja, als meiner multikulturellen Vorstellung von Heimat. Da gehören ganz viele dazu, aber auch Sachsen. Ja? Ja. Gut. Thorsten, jetzt müssen wir aber über die Vorhaben 95 reden. Ja, also... Oder Pläne. Vorhaben für 1995. Also ich muss mal sagen, es sind drei Begriffe. Projekte, ja. Meint jetzt aber nicht unmittelbar so Projekte, wie man sagt, wir machen hier ein Projekt... Sondern so ganz allgemein Pläne, irgendwie Sachen, von denen man denkt, die muss man in diesem Jahr erledigen. Ja. Thorsten? Und zwar mein größtes Vorhaben ist eigentlich, dass ich auswandern will. Prima, ja? Frag mich mal, wohin? Erstmal wirklich in diesem Jahr? Ja. Und wohin? Nach Berlin. Du stellst doch komplizierte Fragen. Nach Island. Nach Island? Prima. Was treibt dich denn nach Island? Ach Gott. Die Ruhe, die Menschen, Leere. Das ist jetzt das Einzige? Was? Das ist das Einzige? Nee. Nee? Vorher wollte ich mich eventuell noch um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2012 bewerben. Für Dresden oder Leipzig oder Plauen? Nee, für mich. Für dich? Ja. Du würdest die gerne ausrichten. Traust mir das etwa nicht zu? Doch. Ich nehme an, dass das irgendwie aber eher niedere Motive sind, die dich da treiben. Du hast gehört, dass man da Schweinekohle verdienen kann, wa? Nee? Mhm. Warte, und jetzt können wir dich dann irgendwann möglicherweise in einer Reihe, so sagen wir neben Peking, Los Angeles und Neu-Delhi, unter den Bewerbern finden? Du sagst es. Wie würdest du denn versuchen, das NOL oder dieses Olympische Komitee zu überzeugen? Ja, mit Argumenten halt. Mit... Wobei, so ein bisschen... Mit Geld läuft er auch. Geschenke, Empfänge, Bekleidung, Frauen. Sind ja auch so Sachen, mit denen man sie kriegen kann. Ja. Sagt man. Eben. Ich habe mich ja noch nicht drum beworben. Gut, und was machst du? Würdest du vielleicht mal machen. Ich würde sagen, dir würde man vielleicht eher noch eine Chance geben als mir. Du könntest dann in direkte Konkurrenz zu mir antreten. Ah, ich wüsste jetzt nicht, wo ich die Ruderwettbewerbe stattfinden lassen soll. In der Zwei-Zimmer-Wohnung sieht das scheiße aus. Oder bei dir in der Badewanne. Ist zu kurz. Wenn die da mit einem 12er antreten, gibt es gleich Probleme. Aber du scheinst ja da irgendwie besser bestellt zu sein. Na klar. Swimmingpool und so. Gut, Thorsten. Hm? Ich drück dir voll die Daumen, dass es was wird. War es das schon? Und wenn, ja, wenn er so Christi Olympischen Spiele. Wann? 2012? 2012. Hm. 2012. Sommerspiele, nicht ja? Spiele. Würde ich da eine Ehrenkarte kriegen? Wenigstens vielleicht für ja. So ein paar schicke Sportarten. Ja, müsstest du mir deine Adresse hinterlassen. Was sind denn deine Lieblings... Dann würde ich dir noch meine Kontonummer geben. Könntest du dann das Geld überweisen. Sag mal, klingt das wie eine VIP-Karte? Bitte? Klingt das wie so ein Backstage-Pass für die Olympischen Spiele? Nee, nicht mit Kontonummer und so. Dass du mir die einfach so schickst? Mit deiner, nicht mit deiner. Aber deine Adresse und meine Kontonummer. Das ist fair, würde ich sagen. Was soll ich mit deiner Kontonummer anfangen? Damit kommt man doch nirgendwo rein. Na, momentan noch nicht, aber dann kurz vor 2012. Ja. Braucht man bloß deine Kontonummer ansagen und schwupp ist man drin. Wo? In den Olympischen Spielen. Nee. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ach, ich bin wirklich dran. Ja, du bist wirklich dran. Das ist ja schön. Ja, endlich spreche ich mal mit Dr. Jürgen Kuttner, eines meiner Projekte von 95. Hat zumindest mal geklappt. Hat schon geklappt? Hat schon geklappt, ja. Ach so, das war jetzt das Projekt. Na, eines. Das Projekt, ach so. Hm. Ansonsten habe ich ja bisher den Eindruck, dass enorme Projektarmut herrscht in Berlin und Brandenburg. Ja, genau. Ich glaube, ich mache mal das Radio ein bisschen lauter, weil ich dich im Hörer nicht so richtig höre. Ja, ich höre dich im Hörer auch nicht so richtig. Ich habe leider kein Radio, was ich lauter machen könnte. Genau, ich glaube, langsam wird es besser. Hm. Ja, ich habe auch schon festgestellt, natürlich. Also, es gibt ja doch Projekte, die kann man einfach so ins Auge fassen. Ne? Also zum Beispiel für sich selber, für andere. Für ganz andere. Genau. Also für mich selber zum Beispiel, und ich meine, alle erzählen ja von sich, erzähle ich auch mal von meinen eigenen. Erzähl mal von dir, alle erzählen von sich und keiner erzählt von dir. Da ist es durchaus legitim, wenn du das machst. Genau. Ich möchte gerne einen Videofilm drehen mit einem Song, den ich gemacht habe, der heißt Lonely Snowman in the Snow. Den würde ich gerne machen. Außerdem möchte ich gerne die Odyssee zu Ende übersetzen. Und die Odyssee, die ist doch aber schon ein paar Mal übersetzt, ne? Naja, aber von irgendwelchen Leutchen von vor 200 Jahren. Würdest du denn gerne machen? Wie weit bist du denn jetzt schon? Im Augenblick bin ich im zweiten Gesang bei Vers 380 irgendwie. Ah ja, könntest du denn mal den Anfang in deiner Übersetzung schildern? Ach so, naja, der Anfang, ich muss ja nicht unbedingt jetzt gleich sämtliche Übersetzungen da über den Haufen werfen, die es jetzt gibt. Also das ist, der Anfang ist schon relativ, also es geht nur mal an mit einem Mann, ne? Also von diesem Mann soll da erzählt werden. Ich hätte jetzt schon, mich hätte das Versmaß so interessiert. Reden wir über was anderes. Ich könnte natürlich ich würde dir empfehlen für deinen... sagen, mein Griechisch ist einfach besser. Ne? Also in Griechisch heißt es Andramoi enne Pemusa, ne? Zum Beispiel. Also so fängt es an. Und ja. Da kann ich nicht anstinken, wenn ich da einfach anfange vom Mann und so weiter. Darum geht es ja auch nicht so. Ja. Klingt, ja, deswegen wollte ich schon irgendwie sagen, klingt nicht wie so eine geniale Übersetzung. Ja, das ist so von einem Mann so, der dann so... Genau. Ah. Aber weiter bist du noch nicht. Aber, ist eher so eine Art Ideenskizze. Also, weißt du, denkst du wirklich so eine, wenn man irgendwie so ein Epos übersetzt, man muss dann hier die fertige Deutsche übertragen und schwupp, dann ist es übersetzt. Nee, die Übersetzung geht ja so, dass ich mir das so allmählich erschließe, verstehst du? Ja. Und du bist jetzt quasi noch beim Sondieren. Mhm. Und allmählich werde ich auch so ein bisschen ruhiger bei diesem Telefongespräch, dann kann ich jetzt mal anfangen, dir das so zu erklären. Also man hat so diese Odyssee, ne? Ja. Der Homer oder so erzählt so von wegen von diesem Odysseus, bla bla, was alles so ist. Und du kriegst sie vorgesetzt ja normalerweise und dann stehst du da, dann hast du diese Odyssee und das ist alles doch Geschwätz, ne? Du hast einfach nur Geschwätz vor dir. Allerdings, wenn du das mal so in diesem Griechisch vorher halt so diese ganzen Buchstaben und so weiter dir, was das Projekt 94 war übrigens nebenbei, und dann fängst du an, jetzt zum Beispiel durch, gibt sich zufälligerweise, dass es jetzt das Jahr 95 ist, du fängst an, nach und nach dir das zu erschließen und du stellst fest, es ist überhaupt kein Geschwätz, ne? Also es ist irgendwie ja richtig so ein, boah. Ja, das haben wir schon einige festgestellt. Gut, und dann weiter? Dann beschließt man das mal zu übersetzen. Alles jetzt, ne? Wie? Also was das die Odyssee betrifft, ist das jetzt eigentlich alles. Während der Videofilm, der ist natürlich noch nicht gedreht. Da habe ich zwar jetzt schon den Hauptdarsteller und den Song. Ja, da musst du aber aufpassen, dass der dir nicht wegschmilzt. Da ist ja wirklich eher ein Projekt für, sagen wir mal, die ersten 2-3 Monate, 95. Richtig, richtig. Aber der wirklich hammermäßige, möchte ich mal sagen, Wintereinbruch ist noch vorhergesagt. Der wird so also jedenfalls laut gewissen wetterkundigen Leuten, die ich so kenne, um den 20. Januar stattfinden und dann wird er wohl gedreht. Allerdings fehlt mir noch die Videokamera, ne? Ja. Und kann ich ja mal über dieses Radio zumindest mal sagen, also ich bräuchte eine Videokamera und einen fähigen Videokameramann, weil ich persönlich bin nicht gut in diesem. Ah ja, wahrscheinlich kein Problem, ihr habt tausende von. Genau. Merkst du, ich habe mir übrigens schon angewöhnt, weil du immer so charmant verstehst hier, zu erzählen, habe ich mir auch so angewöhnt. Ich bräuchte einen Videokameramann, genau, aber gut. Ja. Den könnte ich jedenfalls brauchen. Und also es wird sich handeln um ein Video zu einem Musikstück von 53. Ja, wobei wenn du jetzt, sagen wir mal, harter Frost und der Hauptdarsteller ist ein Schneemann, dann würde ja vielleicht doch, sagen wir mal, ein Schwarz-Weiß-Foto reichen, oder? Da muss man ja nicht unbedingt ein Video machen. Das ist irreführend. Also der Titel heißt Lonely Snowman in the Snow, aber was der Hauptdarsteller tun wird, er weiß es auch schon, besteht darin, er wird sich viel bewegen, weil er wird dann irgendwie von Bodybildern überwältigt und irgendwie, es wird ihm irgendwas Furchtbares injiziert und so, also das, um nur mal ein kleines Schlaglicht auf das Drehbuch zu werfen. Ne? Ah ja. Also den Song gibt's schon. Den Song gibt's schon, ja. Mit Text und auch Melodie oder jetzt erstmal so? Text mit Melodie ohne Schlagzeug, weil mein Schlagzeuger ist im Augenblick irgendwie in Asien. Ja. Könntest du mal kurz ansingen hier? Sagen wir mal nicht ganz die 3 Minuten, sondern so die erste Strophe? Ja, ja, es ist ein Chorpart dabei. Also ich kann schon mal ansingen. Ich werde versuchen, den Chorpart irgendwie. Okay, also den Refrain, ne? Ja, den Chorpart kannst du also mit Kopf... Snowman, ooh, in the snow, ooh, do you know if someone will take care of you when you die? Im Liegen habe ich noch nie gesungen. Ich liege nämlich gerade. Lonely Snowman in the snow, someone will take care. Und dann greife ich, ich kann bisher noch nicht so gut getauscht bin, aber dann greife ich immer rüber irgendwie und dann singe ich, they put a carrot inside of your head. Und dann weiter. They put a carrot inside of your brain. You know, wegen dem Pferd. Inside of your brain. Death is called sunshine. Death is called rain. Und dann wird's unheimlich schnell. Genau. Das ist dieser Song, ne? Ja. Aber du reitest auch mehr so auf der Low-Fidelity-Welle, ja? Also nicht richtig singen können, Gitarre nicht ganz beherrschen. Wäre schön, wenn ihr ein Video könnte, aber Song machen. Naja, was heißt, ich reite auf einer Welle? Also, sagen wir mal. Allmählich zurechtzufinden, weißt du, in all diesem Angebot, was man alles machen könnte. Ist klar. Mhm. Und so ja. Die Michael Jackson-Nummer ist ja nicht jedem, ne? Was? Michael Jackson? Ja, nee, das so zu machen, ist ja nicht jedem, sagen. Stimmt, eben. Also, ich meine, Michael Jackson ist ja doch in so einer Artistenfamilie groß geworden, während ich ja doch aus Bayern stamme, verstehst du? 9 Jahre Internat und alle möglichen Sachen. Ist klar, da hat man natürlich eher ein Verhältnis zu Schneemännern als richtig, zur Musik. Ja, ist Winterwald, ich habe auch viele Songs, also mehr Songs über Schwarz. Und sag mal, und so deine bayerische Tradition verleugnest du aber, ja? Also, nicht, dass du, sagen wir mal, eher so ein bisschen volksmusikalische Elemente einbringen könntest. Das ist ein Vorurteil, denke ich, dass wenn man in Bayern, also in Bayern sieht es genauso aus wie in Willingen-Schwenningen oder in Vorort von Castrop-Rauxel irgendwie. Das glaube ich gerne. Zweifamilienhäuser, Koniferen und Fernsehen. Also ich meine, da ist mit Volksmusiktradition nicht viel geboten. Ja. Viel Koniferen, wenig Koryphäen. Danke ich dir für deinen Anruf, ja? Ja, hat mich auch sehr gefreut, mal mit dir zu sprechen. Also übrigens, Flypo and the 10,000 Supernovas, wollte ich noch sagen, ist die Band. Falls jemand interessiert, Flypo and the 10,000 Supernovas, das Projekt 95 von dieser Band ist, wie von allen anderen, auch groß rauszukommen. Genau, ciao, kurz nach. Super, ciao. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, der hat gerade angefangen. Oh, ich wäre durchaus nur bereit gewesen, eine halbe Minute zu warten, bis du dich gesammelt und gefasst hast. Ja, warte mal, ich muss gerade mal das Radio schneller machen. Ich habe da schon mal angerufen bei euch und da war vorher irgendjemand dran, hat mich da sozusagen eingeführt in die Sendung. Es geht um das Projekt für 95, das ich habe. Kann sein, dass ich das gewesen bin? Wie bitte? Kann das sein, dass ich das gewesen bin? Was, dass du was gewesen bist? Von dem du den Eindruck hattest, dass er dich in die Sendung nicht gerade eingeführt, sondern eher ausgeführt hätte? Nein, nein, da war so eine nette Dame am Telefon. Das ist aber schon länger her, als ich mal angerufen habe bei euch. Ach so. Ja, also mein Projekt für 1995 ist, ich muss erstmal ein bisschen Werbung machen. Ich bin aktiv in einem Sportverein tätig. Und zwar im Turnsportverein Lichterfelde. Oh je, na, der wird ja jetzt ungeahnten Zulauf kriegen. Braucht er den überhaupt? Was bitte? Der wird ja jetzt, dadurch, dass du Werbung gemacht hast, ungeahnten Zulauf kriegen. Braucht er denn die Werbung und den Zulauf überhaupt? Ja, beim Basketball nicht. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Beim Basketball liefert der Verein den Nachwuchs für Alba, so ungefähr. Weil Alba selbst keinen Nachwuchs hat, aber ich bin in der Volleyballabteilung tätig. Ah ja. Und ich habe mir vorgenommen für 1995, ich habe letztes Jahr schon angefangen damit, eine Jugendabteilung aufzubauen im Volleyball. hat er jetzt schon so eine A, eine B-Jugend, eine zukünftige C-Jugend. Ach, und du bist dann so der Trainer, der die armen jungen Menschen scheucht? Nee, ich organisiere die Trainer, ich organisiere die Hallenzeit, ich bin Abteilungsleiter, ich organisiere das alles. Also ich habe mal angefangen, ich trainiere auch eine Mannschaft, aber das ist eine Frauenmannschaft. Du bist Abteilungsleiter im Sportverein? Ich bin Abteilungsleiter im Sportverein, ja. Das ist nichts Tolles. Also, du arbeitest da richtig? Ja, das ist richtig. Und das heißt, arbeiten ist übertrieben. Also man tut eine Menge, kriegt aber kein Geld dafür. Ich verstehe unter Arbeit, dass man da was kriegt normalerweise. Aber kriegst gar kein Geld dafür? Nein, da kriegt man kein Geld. Ist ein reines Hobby. Es ist immer so, dass ich da irgendeinen Dummer finden muss. Und ich gerade weil der Begriff Abteilungsleiter, da denkt man ja dann doch irgendwie an BAT oder wie das immer heißt. Nee, da läuft überhaupt nicht. Nee, aber du arbeitest nebenbei noch richtig. Nee, ich studiere Medizin, das ist auch eine andere Sache. Das ist auch noch ein Projekt für mich. Ich muss noch mein erstes Staatsexamen Ende Februar, Ende März machen. Oh, ist ja üppig, wa? Auch noch ein Projekt. Eine Volleyballjugend und das Staatsexamen. Genau, und da wollte ich noch mal fragen, vielleicht hat ja gerade einer zu und ich suche noch Volleyballtrainer, dann kann ich ja vielleicht nach meiner Nummer, meine Telefonnummer mal durchgeben. Du hättest nicht sagen sollen, dass es kein Geld gibt, aber gibt man deine Telefonnummer durch. Als Trainer gibt es ja Geld, nur als Abteilungsleiter nicht. Ach, für Trainer gibt's Geld? Ja, als Trainer kriegt man Geld. Das sind so, naja, je nachdem, wenn man eine Lizenz hat, kriegt man 250 bis 15 Mark maximal. Ja. Pro Stunde. Ja, nun ist ja der Sport auch mir Herzenssache. Dann sag nochmal, welche Qualifikation oder Voraussetzungen die Trainer brauchen? Also sie brauchen eigentlich gar keine, sie müssen Volleyball spielen, das reicht schon eigentlich. Wenn sie Volleyball spielen und mit Engagement dabei sind, ist das schon... Und so elementare Regelkenntnisse? Die sollten schon da sein. Man sollte schon ein bisschen die Technik beherrschen, also Pritschen, Baggern, Schmettern und solche Sachen sollten schon locker, flüssig beherrscht werden. Prima. Und wo können die dann anrufen? Die können anrufen unter 811-4033. In Berlin? Ja. Oder unter 796-4213. Und von wann bis wann? Ja, eigentlich nicht mehr nach 22 Uhr, aber sonst ist da eigentlich immer ein Anrufbeantworter dran dabei. Aber im Moment bist du noch wach, wa? Im Moment bin ich noch wach, ja. Ja. Kann noch jemand anrufen, das ist kein Problem. Gut. Ja, das war so das hauptsächliche Projekt für 1995, was ich hatte. Naja, wunderbar. Und ich hab Starthilfe geleistet. Ich bin stolz. Super, Kuttner, bin ich ja. Dafür. Mein Herz schlägt im Sport. Okay, Kuttner. Tschüss. Bis die Tage, ciao. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, guten Abend. Hier ist. Ja, hier ist. Jetzt hör mal, jetzt ganz genial. Hier ist der. Ach Gott, doch nicht genial. Das dauert nämlich sowieso eine Weile. Hier ist der. Ui. Yes, that is the sound created by. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich glaube, wer jetzt das Radio angemacht hat, hat richtig den Eindruck, dass hier ein Jugendsender zugange ist. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Frank. Tag, Frank. Hallo. Meine Tochter hat mich animiert, hier anzurufen. Ja. Und von meinem verrückten Projekt zu erzählen. Ach. Wie alt ist denn deine Tochter? Die ist 14. Und du? Ich bin schon Schlag älter. Haha, dachte ich mir 18 oder was? Nee. Ja, so. Schlag älter, ne? Ja, ja. Also 43. 43? Ja. Ja. Gut. Und bin ich da richtig so, mit so einem richtigen Projekt, was wir im nächsten Sommer machen wollen? Ja, richtig. Irgendwie so eine Sache, die du dir vorgenommen hast, von der du vielleicht schon ein bisschen länger träumst oder von der du einfach denkst, ah, dieses Jahr muss etwas werden und dieses Jahr ziehen wir durch. Naja, ich hab ein altes Heizhaus, noch aus DDR-Zeiten. Das gehört dir? Ja. Oh, da ist ja mal schön warm bei euch, wa? Ja, das ist leider so, das hat noch nie geheizt. Das ist noch so richtig schön sauber. Das ist praktisch... Ach, so ein neues altes Heizhaus. Ein neues altes Heizhaus mit einem neuen alten Schornstein. Ja. Alles noch nicht benutzt, so 89 so richtig der Wende zum Opfer gefallen. Ja, wie erbt man denn Heizhäuser? Ach, also sagen wir mal, Alteigentümer kannst du ja nicht sein, wenn es ein neues Ding ist, wa? Ja, doch, ist als Alteigentümer bin ich da nur jetzt, ne? Ach, prima. Nur hatte ich die gute Idee, bilde ich mir ein, dass... Aber ich will nochmal dazwischen fragen, lassen sich Heizhäuser nicht auch prima verkloppen? Nee, das kommt immer drauf an, wo so ein Heizhäuser stehen. Ne? Ja, stimmt, also wenn du Standard in der Nähe ist. An sich heizen macht ja wenig Sinn, ne? Ja. Und da das wunderschöne weiße Wände hat und die weißen Wände nach Farbe verlangen, habe ich mir so gedacht, man könnte da unwahrscheinlich gut ein paar junge Leute sich dran austummeln lassen. So Graffiti-mäßig? Genau so. Innen oder außen? Na, wie sie wollen. Außen und innen ist alles weiß. Und insgesamt sollte es denn so als Planung ist es bis jetzt so auf dem Weg, dass es eine Woche so dauert, dass wir das Ding anstreichen und ansprühen. Ja. Mit ein paar Gruppen, die sind ja verhältnismäßig große Wände, die müssten sich ja die Arbeit teilen. Anschließend soll dann da so ein schönes Volksfest stattfinden, in Klausdorf draußen. Ach, ja, das ist jetzt aber, da stecken jetzt nicht kapitalistische Interessen drin, nachdem du denkst, dass der Heizhausmarkt überschwemmt ist, dass du den jetzt versuchst, das wird irgendwann abgerissen, auf den Kunstmarkt zu schmeißen. Warum wird das abgerissen? Na, weil das an die Stelle nicht passt. Es ist überkommen, so ein Heizhaus für Braunkohle braucht man ja nicht mehr. Ah ja, Mensch, vielleicht könntest du so eine prima so Techno-Disco draus machen. Die suchen ja, glaube ich, auch immer eher so ungewöhnliche Orte. Vielleicht kann man sowas mal draus machen, aber im Moment ist jetzt erstmal die Idee geboren, dass man dieses Objekt, was sich eigentlich nicht vermarkten lässt, anstreicht und ein bisschen so für solche Möglichkeiten für einen Freiraum schafft. Ja. Ja. Naja, das ist doch schon der erste gute Weg. Und dann kaufst du deiner Tochter ein paar Techno-CDs. Die gibt's ja bei Saturn teilweise recht billig. Und eine MIDI-Anlage, so eine kleine. Und dann machst du erstmal so vorsichtig aus der Klasse und dann spricht sich das schnell rum. Die Szene zieht gerne um, glaube ich. Und wo ist das? Ich suche letztendlich auch noch Interessenten, die sich da vielleicht zusammentun und noch ein, zwei Wände sind noch offen. Ja. Naja, nee, ich meine, wenn die Wände gestrichen sind, dann könnte man doch da eine schöne Partyhölle draus machen. Ja, es... Noch ein paar Kohlen drin, dann ist es so schön warm. Heizhaus ist eben so, dass es nur nicht zu beheizen ist, wenn kein Ofen drin ist, ne? Ach, aber ich glaube, die frieren doch ja nicht, die jungen Menschen. Habe ich jedenfalls manchmal den Eindruck, wenn man so rumsteht. Ja. Außerdem tanzen die das warm. Das könnte auch sein. Wo ist denn dein Heizhaus? In Klausdorf, am Mellensee. Klausdorf, wo ist denn das? Ist ja weit weg. Ist es weit weg? Ehemals an der B96, 5 Kilometer von Wünsdorf entfernt. Wünsdorf kennt eigentlich Ja, Wünsdorf ist klar. Klein Russland, ja, also wa? Ein ehemaliges Gebiet hier. Ja. Ja. Ach ja. Aber wie könnten jetzt Interessenten, die Lust hätten, dein Heizhaus zu bemalen, müssten die sich dann melden? Weiß ich nicht. Soll ich jetzt meine Adresse durchgeben? Ja, meinetwegen. Ja, dann müssen Sie sich melden bei Frank Britz. Frank Britz? Ja. Ja. Na, Schinkelstraße 20. Ja. 14558. Ja. Bergholzere Brücke. Ach Gott, Bergholz, das ist mir auch in unangenehmer Erinnerung geblieben. Oh, das ist aber traurig. Ja, wegen diesem scheiß Umsteigebahnhof da. Ach so. Ja, immer auf dem Weg in die Kaserne. Wegen der großen Beleuchtung auf unserer Straße. Nee, auf dem Weg in die Kaserne hat man da immer nachts gefroren. Das war gruselig. Das ist ja Bergholz. Das ist ja da oben im Wald. Aha. Der Bahnhof ist in Bergholz? Ja, der Bahnhof ist da nur Bergholz. Ach so. Da war ja nur Umsteigen möglich. Ja, da war nur Umsteigen möglich. Oh. Was? Nicht mal eine Metropa in der Nähe. Ja, urgraue Zeiten. Ja, naja, ich spreche auch gerne. Da spricht man eigentlich kaum noch um. Ich rede ja auch gerne mal von früher so. Ja. Ja. Na gut, Frank. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ist okay, ja ein vielleicht wird es was. Wunderbares Projekt. Tricks finden, ne? Hm? Okay. Ja, tschüss denn. Tschüss. So, dann machen wir jetzt an der Stelle, glaube ich, erstmal eine schöne Musik. Habe ich neulich bei Traktor Wilson gehört und habe sie mir dann gleich gekauft. Sensational Alex Harvey Band mit einem super, super Jacques Brel Cover. N-E-X-T. Naked, a sin, an army towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl, knees turn to jelly. But next, I was just a child, 100 like me. I followed a naked body, a naked body followed me. Next. I was just a child when my innocence was lost in a mobile army hood house, a gift of the army free of cost. Next. Me, I really would have liked a little bit of tenderness. Maybe a word, maybe a smile, maybe some happiness, but next. Oh, it was not so tragic, and heaven did not fall but how much at the time I hated being there at all. Next, I still recall the brothel trucks, the flying flags, the queer lieutenant slapped that ass in thinking we were fags. Of gonorrhea, it is his ugly voice that I forever fear. Next, a voice that thinks of whiskey, corpses, and of mud. The voice of nations, the thick voice of blood. Next, since then, each woman I have taken into bed, they seem to lie on my arms and they whisper in my head. Next, all the naked and the dead could hold each other's hands as they watch me dream a night in a dream that nobody understands. Alex Harvey Band, ich kann euch sowieso nur empfehlen, wenn Musiken sind, heute mal den Lautstärkeregler voll aufzudrehen, sind alles so prima Musiken, die muss man, glaube ich, wirklich laut hören. Ansonsten ist es natürlich die eitle Sacknummer, wenn man sich selber mal bestätigt, dass man so super, super, super, super Musiken rausgesucht hat. Ich kann jedenfalls nur sagen, das sind Musiken, die mir extrem gefallen, egal wie unterschiedliche sie sein mögen. Hallo, wer bist denn du da? Ich bin der Glenn. Der Glenn? Der Glenn, genau. Glenn. Mann, ich bin ja gleich drin. Müller heißt der nicht, wa? Wie? Und an der ich sicher volle... Ja, das funktioniert, da kann man manchmal Glück haben, wenn gerade einer aufgelegt hat oder rausgefallen ist. Gibt so, glaube ich, Wartezeiten. Da sitzt man irgendwie 5 Minuten, hat man irgendwie ein Freizeichen und dann wird man telekommunistischerweise rausgeschmissen. Ja, ich wurde... Und ich gehe immer so die Nummern von oben nach unten durch. Und eben war Nummer 6 dran und jetzt bist du dann... Dachte ich, jetzt mach mal Nummer 7. Ich versuche da mal sehr gerecht zu sein. War mir offensichtlich nicht gelingt, weil die Verhältnisse sind nicht so. Mhm. Aber dir zum Nutzen. Gut, freue ich mich ja, Mann. Ist das erste Mal, dass ich heute probiere. Wir haben nämlich erst seit einer Woche Telefon und habe immer gesagt, irgendwann rufe ich mal den Kuttner an, wenn wir Telefon haben. Ja, hast du dir denn wenigstens was zum Thema überlegt? Was? Hast du dir denn wenigstens was zum Thema überlegt? Weil, sagen wir mal, anrufen hier kann man ja im Grunde jede Woche. Ja, was zum Thema überlegt. Ja, und es geht nach wie vor noch um Pläne fürs Jahr 95. Große Pläne. Unbedingt, große Pläne, die man unbedingt mal realisieren will. Sachen, die man noch nicht gemacht hat. Na gut, ich bin schon immer am Wirbeln. Ich habe nämlich vor 2 Monaten mal an Fritz eine Kassette von mir geschickt. Ich mache nämlich so ein bisschen Musik und habe auch einen Titel für dich gemacht. Hoi. Ja. Und... Hab auch mal bei eurer Musikredaktion angerufen und da hat man mir immer gesagt, ich soll warten und ist so viel zu tun. Also die Kassette liegt irgendwo, aber keiner weiß wo. Und jetzt hat man mir gesagt, jetzt muss ich den Kuttner selber mal anrufen. Vielleicht schaffst du halt mal die Kassette ausfindig zu machen oder ich schick noch mal eine neue. Eine Musik für mich? Ja, na da hab ich eine Sendung von dir aufgenommen. Hast einen Moment Zeit? Wie? Na, hast einen Moment Zeit? Kannst einen Moment in der Leitung bleiben? Ja. Vielleicht ist es die hier? So schön kann doch kein Mann sein, dass ich hier lange nachgefallen. Nun schaust du mich mit treuen blauen Augen an. Ein alter Trick, den ich dir nicht mehr glauben kann. Nein, nein, so schön kann doch kein Mann sein. Glenn, bist du noch da? Ja. Ja, müssen wir noch durch. War, hören wir uns noch zu Ende an die Musik. Von dir ist er nicht. Aha. Ah, von Gitte. Ist doch eine tolle Frau, oder? Ja, doch. Kennst du bloß nicht. Doch, doch, die kenn ich. Ja, dann hör mal schön zu. Damals standst du doch bei der Tür. Und ich weiß noch, ich sagte zu dir, so schön kann doch kein Mann sein. Gitte. So, Glenn, du bist noch da? Ja, klar bin ich da. Ja, super. Hast du das Stereo gehabt, da? Hast du möglicherweise über den Kopfhörer, über Telefon und im Radio hören können? Über Radio habe ich auch nicht. Ja, super. So, jetzt dein Projekt? Mein Projekt, naja, dass ich ein bisschen mehr mit meiner Musik irgendwo rankomme und deswegen, weil ich nur tagtäglich immer Fritz höre, weil sonst ja in Berlin für Jugendliche, also wenn man nicht immer nur mit Werbung vollgedudelt werden will, eigentlich kein anderer Sender ist. Wie alt bist du? Ich bin 27. Also was heißt Jugendlicher, aber irgendwie... Naja, ich habe mich neulich mit einem Kulturwissenschaftler unterhalten, der hat gesagt, die Kindheitsphase geht bis an die 30 ran. Naja, dann... Ja, erstmal dann leg ich noch gut drinne. Bist du noch gut drinne? Ja. Ja, so. Das ist so eigentlich so mein Ziel. Das ist aber kein richtiges Projekt, sagen wir mit der Musik, irgendwie Musik so rauskommen, das wollen ja ganz viele. Ja. Ja, ist ja nicht, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich habe 30 Songs und jetzt nehme ich eine CD auf und meinetwegen auf meine Kosten und dann werden wir die Radiostationen damit abklappern oder irgendwie einen Vertrieb suchen oder ein Label oder irgendwas. Genau, na, da bin ich gerade dabei, ja. Naja, richtig. Jetzt sag mal, was soll in diesem Jahr passieren? Was wirst du machen? Wie? Du nimmst deine Songs auf? Was? Du nimmst deine Songs auf? Ja, die sind ja alle schon auf Findung. Wohin, zu Hause? Ja. Mhm. In welcher Besetzung so? Mach ich alle selber. Ja, Vocals, Icke, Gitarre, Icke, Schlagzeug, Icke, Keyboards, ich selber. Keyboards, Händler. Ja, schön. Na, was für alles gibt, alles so. Und dann machst du jetzt eine CD draus. Dann mach ich eine CD draus. Ja, und die ist zu irgendeinem. Bei euch habe ich nur ein Datband hingeschickt, damit ihr gleich senden könnt. Gehst du zu irgendeinem CD-Laden und lässt dann. Wie viel willst du machen davon? Naja, erstmal 10, wa? Na, hoch gehst du nicht ran. Was kostet 300 Mark, wa, oder so? Genau. Nee, ja. 400 Mark. 400 Mark. Eine CD. Mhm. Und dann, ja, was machst du mit den CDs? Hast du erstmal prima Weihnachtsgeschenke für die Familie? Eigentlich sollst du vor Weihnachten fertig werden, aber ich bin erst bei 35 Minuten, deswegen wollte ich nicht 40 Mark für 35 Minuten ausgeben. Ah, ja. Also musst du jetzt erstmal doch noch ein paar Songs schreiben. Genau. Ja, sodass es möglicherweise auch noch ins Jahr 97 rüberlappen könnte, dein Projekt. Genau. Das, aber ich werde dir bis zur nächsten Woche noch den Titel doch nochmal schicken. Das ist nämlich ganz lustig. Da habe ich eine Sendung von dir aufgenommen und habe deine Stimme da rausgenommen und deine ganzen Anrufer. Ja. Und dann redest du mit denen da, so wie das Hörspiel, was ihr da immer... Das macht der DD fast jede Woche. Genau, aber ich hab... Aber jetzt hat er gerade schöpferische Pause. Ich hab noch Musik mit Saxophon und so was unterlegt. Ah, das hat DD auch schon mal ganz großartig gemacht. Naja. Musste ich mal... Du hörst dir das einfach an. Nein, bisher unübertroffen. Ich höre mir das einfach an. Wenn du Chris anscheinend hast, das ja nicht... Nee. Kriegst, ist ja auch nicht so wild. Nee. Das war ja auch so erstmal die ersten Versuche überhaupt... Ja. Auf die mir... Na gut, ich drück dir die Daumen, wa? Ja, danke. Okay, tschüss. Tschüssi. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Adrienne. Adrienne? Ja? Hast du auch eher jetzt so ein unspezifisches Projekt? Oh, ich habe mir ein spezifisches. Du hast ein ganz spezifisches? Ganz tolles. Mit klaren Terminvorgaben ganz und klar. Verantwortlichkeiten und... Ganz klarem Termin und ganz... Ja? Was ist, nennen wir erstmal den klaren Termin? Das ist der 15. Mai. Ah, gut. Bis jetzt, ja, lange vorbereitet, wird mein gesamtes Leben verändern. Und ich trage schon seit 6 Monaten mit mir rum. Und was willst du nicht lesen lernen? Nee. Was? Nein, gut, du bist dran. Naja, was trägt man so mit sich rum, ne? Also, du wächst. Ach, ich nehme an, du bist irgendwie eher weiblich. Richtig. Das klang jetzt so ein bisschen unbestimmt, weil vorhin auch so junge Menschen angerufen haben, die noch in einer prästimmbrochialen Phase waren. Ich nehme an, lass mich raten, du bist schwanger. Richtig. Ja. Und das ist also sehr lange geplant und, also insofern ja sehr lebensverändernd, als dass ich dann erstmal ein Jahr Hausfrau spiele. Ja. Sag mal, gibt's denn schon einen Arbeitstitel für das Projekt? Ein was? Einen Arbeitstitel. Ja, gibt's auch schon. Und, wie heißt das? Philipp wahrscheinlich. Und wenn's Mädchen wird? Wird kein Mädchen. Also ich hab... Lässt ja schon ziemlich früh die Mutti-Nummer raushängen. Mein Lieber, du wirst kein Mädchen. Ich hab's schwarz auf weiß. Ah ja. Insofern, ist schon sehr deutlich zu sehen. Gut, und wie geht's dann weiter? Wie sieht dein Leben ab 15. Mai aus? Hast du da schon eine ungefähre Vorstellung? Ja, das ist es ja, weil das ist ja sehr, sehr, sehr also lebensumwandelnd, ne? Mhm. Also ich werde im März aufhören zu arbeiten. Ja, und dann werde ich erstmal ein Jahr zu Hause bleiben, wahrscheinlich. Mhm. Und in einem Jahr, ja, dann weiß ich nicht, ob mein Arbeitsplatz dann noch existiert. Insofern weiß ich also nicht so richtig, wie danach weitergeht. Ah ja. Und hast du für das Jahr mit dem Kind was so besondere Sachen vorgenommen? Ja, für den Sommer hatte ich mir... Ja, und hoffe, das denn auch in Gartenarbeit umschlagen zu können, weil bisher hat mich sowas nicht dazu getrieben, aber ich würde es eigentlich mal ganz gerne machen. Und im Sommer... Das heißt, ab 15. März wird Unkraut gezupft? Ja, na, vor allem auch frisches Obst und Gemüse hat man denn. Ah, ja. Das war so eine Überlegung von mir. Und ansonsten, ja, mal sehen, wie das so ist. Und hast du schon Sachen so in Bezug aufs Kind, von denen du vorgenommen hast, dass du die unbedingt mit ihm machen wirst, gleich wenn es das... Also sagen wir so, außer die Sachen, die man so machen muss, ne? Irgendwie füttern und windeln und wickeln und rumtragen und kuscheln und so eine Sachen. Ja, puh. Ja, ich möchte es eigentlich schon... Ich meine, ich weiß nicht, was man im ersten Lebensjahr ist ja noch nicht so viel, was man so machen kann an spezifischen Sachen. Ich glaube, man kann alles machen. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie jetzt sagen, also dass sie irgendwie antworten, also direkt antworten, aber erstmal, man kann ihnen schon seine schönsten Musiken vorspielen, seine tollsten Bücher vorlesen, also die schönsten Filme zeigen. Naja, Filme nicht unbedingt. Aber wenn es gute Filme sind, kann das ohne schaden. Wie bitte? Ich sag, musisch soll das natürlich schon aufwachsen. Aber so eine Planung war vielleicht, wir wollen mit Freunden nach Südtirol fahren. Und da weiß ich nur noch nicht, ob das machbar ist mit so einem kleinen Kind, aber lustfertig auf alle Fälle. Und ich denke, dass gerade mit so einem kleinen Kind das vielleicht noch eher möglich ist, als mit ein bisschen größeren. Ja. Das muss man auch wirklich, glaube ich, nur wirklich wollen und das dann durchziehen und machen. Das habe ich eigentlich vor. Also ich hab's. Ich bin selber viel an frischer Luft, also auf dem Wasser und im Schnee groß geworden und möchte das eigentlich meinem Kind auch bieten. Klar, Windeln gibst da, die Brüste hast du bei, insofern, genau. Was soll da groß passieren? Genau, das denke ich eigentlich auch, aber das ist natürlich eine Sache, ob man das dann auch umsetzen kann, das weiß ich nicht. Na gut, Adrienne, danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Wenn der kleine Philipp rauskickt, grüßen wir schön von mir, ja? Mach ich. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, du, der da am Hörer rumruckelt. Ah, super. Ah. Okay, hallo. Hallo, wer bist denn du? Ja, Also ich habe ein paar Projekte für dieses Jahr. Ja, wenn wir jetzt erstmal die Projekte vergessen, hast du auch einen Namen für dieses Jahr? Ja, ausnahmsweise Frank. Ach ja, ja, bis die ganzen Jahre ohne rumgelaufen oder was? Und jetzt zu Weihnachten, Mutti und Vati haben dir einen Namen geschenkt? Hm, zwei sogar. Hm, hast du den selber ausgesucht? Warst du mit im Kaufhaus? Nee. Nee? Zwei? Den zweiten, den habe ich selber ausgesucht. Zwei? Ja, zwei gleich. Welchen hast du noch ausgesucht? Joachim. Schöne Namen hast du dir da ausgesucht. Ja. Tag Frank. Frank ja. Joachim. Wenn man zwei Namen hat, dann sollte man so ruhig auch herzeigen, denke ich. Ja, eben. Gerade wenn sie nicht so alt sind. Ja. So. Ja. Nun zu meinen Projekten. Ja. Also, als erstes will ich mein Jugendforschprojekt beenden. Hä? Ich nehme an, du wartest jetzt auf eine Frage von mir. Was denn? Genau. Ja. Also, wenn jetzt so eine Frage von mir nicht direkt kommen sollte im Anschluss, das hört man relativ deutlich und ich verstehe da auch kaum Pausen zu lassen. Das überschneidet sich so ja oft, meine Zwischenfragen. Dann könntest du auch weiterreden. Gut. Und als zweites Nee, eben hast du auf die Frage, was denn für ein Projekt? Ihr wartet. Ja. Vielleicht könntest du das darstellen, ohne dass ich frage. Also ich frage jetzt nicht, was für ein Projekt, aber du erzählst es trotzdem. Nun gut. Und zwar so ein Projekt über die Optimierung von Windenergiekonvertern. Sprich, Optimierung von Rotorblättern. Ach. Ja. Ach. Wie macht man das? Man baut sich ein Modell. Und kauft einen Föhn? Wie bitte? Kauft einen Föhn? Nee, einen Föhn nur nicht. Also wir haben einen Windgenerator. Also Luftstromerzeuger. Ja. Wir haben sogar zwei davon. Kann man ja zwei Modelle bauen. Was? Kann man ja zwei Modelle bauen. Ja, kann man machen. Sind aber unterschiedliche. Also der eine, der hat weniger Kraft. Also der ist nicht so klug. Generator. Ja. Gut, die werden also optimiert endgültig. Mhm. Mhm. Und das Zweite, das ist, wir haben so einen Schulozean. Das ist total witzig. Ja, und da versucht er jetzt das andere Ufer zu erreichen, oder wie? Nein, also... Amerika zu entdecken, Schulamerika. Nein, Gott. Da sind halt irgendwelche Fische und pflanzliche Sachen drin. Ja. Und da haben wir jetzt die Idee gehabt, das Regenwasser zu nutzen. Und da will ich doch dann vielleicht mal an das Regenwasser so ein bisschen untersuchen. So aus Freude am Spaß. Ah ja, das sind deine beiden Projekte. Richtig. Die klingen jetzt aber doch sehr schulisch und relativ unprivat. Stimmt das? Ach nö, finde ich eigentlich nicht. Mit Schule haben die beide irgendwie wenig zu tun. Und was also, machst du mit dem? Dass das eine vom Schulozean ist. Warum heißt denn der Schulozean Ozean? Ist da Salzwasser drin? Nee, Salzwasser ist nicht drin, aber Wasser ist drin. Also die Größe hat er nicht, Salz hat er nicht? Dann wäre der doch eher See naheliegend. Ja, aber Schulsee hört sich irgendwie echt scheiße an. Schulozean hört sich doch schon viel schöner an. Ja, hört sich schon kühn an. Nein. Gut. Ja. Ja. Und das Dritte, was halt doch etwas privater ist, ich will zum Westertagen-Konzert gehen. Ah, das ist ein Projekt. Nee. Nee, das ist ein Wunsch. Planung. Planung. Gut, danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Ah, hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Ja? Ja, wer ist denn da? Hi. Hi. Hi. Na? Na? Schönes neues Jahr. Einer der originellsten Wünsche, der mich jetzt am 3. Januar erreicht hat? Ich habe bis jetzt geschlafen. Ist keine Entschuldigung dafür. Ja, mein Projekt. Ja, vielleicht ein bisschen netter zu sein. Ja, ich kann bis jetzt nicht klagen. Aber ich bin nicht böse zu dir. Nee, aber das klingt jetzt eher wie so das, was man guten Vorsatz nennt und nicht das, was ich unter dem Projekt abbuchen würde. Das ist aber nicht so schlimm. Ist bloß eine Mahnung an alle anderen Anrufer. Wenn ihr ja anrufen wollt, denn nicht irgendwelche guten Vorsätze oder ich würde gerne mal dahin gehen oder irgendwelche unfrommen oder frommen Wünsche, sondern es müssen schon Pläne, Projekte, richtige Vorhaben sein, die tatsächlich auch in diesem Jahr an einen konkreten Ort, sei mal jetzt nicht frech, mein Lieber, oder unnett stattfinden wollen. Wie bitte? Du sollst mich jetzt nicht rausschmeißen, ja? Das klang jetzt auch nicht überhaupt ja nicht nett. Du musst da noch viel lernen. Und du musst da noch ganz viel lernen, mein Guter. Du kannst mich nicht schon wieder rausschmeißen. Meinst du? Ja. Wollen wir ausprobieren? Okay. Ja? Kick an, ist mir doch gelungen. Na, nu staunig aber. So, jetzt kommt erstmal wieder ein bisschen Musik. Die dient eigentlich nur dazu, die muss hier nicht unbedingt gespielt werden, dient eigentlich nur dazu, den möglicherweise doch leicht ramponierten Ruf von Mike Lehmann wiederherzustellen. Das ist nämlich Musik, die er liebt, bei der er aufblüht und die er sogar in seinem kleinen Label, was er hat, verlegt. Necronee aus Schweden. Und so hört sich das an. So hört sich Mike Lehmann nämlich in echt an. Und wie nennt der alte Poser Lehmann sein Label? Posers Lauter. Vollmundig, Herr Lehmann. Wir telefonieren hier weiter. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Ja? Eieiei, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, die Reaktionszeiten zu verkürzen. Vielleicht willst du Volleyball spielen? Hallo? Ja, da kann man auch Mut kriegen, möglicherweise, beim Volleyball. Kuttner, hallo? Tach. Ja. es ist ein gefährliches Spiel, liebe junge Menschen, auf das ihr euch hier einlasst, wenn ihr die 74 81 110 wählt. Vielleicht versucht das erstmal beim halbautomatischen Anrufbeantworter. Da kann man üben oder kann irgendwie die Sachen loswerden, die man loswerden will. Das hat außerdem den Vorteil, dass es nicht live über den Sender geht, sondern das wird da noch geschnitten. Also diese S und du kannst mich doch jetzt nicht rausschmeißen, die würden dann wahrscheinlich weggeschnitten, sodass eine relativ anständige Ansage rüberkommt. Das heißt, das, was man sonst live sagt, wird da quasi nochmal redaktionell bearbeitet von einem ausgesprochen professionellen Kollegen, der immer wieder versteht, auch längere Sachen auf den unmittelbar aussagenbezogenen Kern zu reduzieren. Manchmal bleibt dann leider überhaupt nichts übrig. Wer sich am halbautomatischen Anrufbeantworter versuchen will, der sollte in Potsdam die 721 39 47 wählen. 721 3947, da können auch alle die anrufen, die jetzt, weil hier die Leitungen besetzt sind, nicht durchkommen und ihre Anliegen, Projekten, Vorhaben, Pläne 95 kurz formulieren. Ansagen, die werden dann hier zusammengeschnitten und laufen dann kurz vor Ende der Sendung. Uiuiui, das war ja eine große Ansage. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ah ja, ich bin direkt dran, richtig am Du bist richtig, ja, hier sitzt keine Vorzimmerdame, sondern wenn man hier wählt und man kommt durch, ist man drin. Unglaublich. Ja, es gibt natürlich Gelegenheit, jede Menge dämlicher Sprüche loszuwerden, wobei diese Gelegenheit relativ selten genutzt wird, was mich immer wieder freut. Ja, nee, für dämliche Sprüche war ich eigentlich auch nicht aufgelegt, absolut nicht. Und sonst, manchmal schaffst du es schon? Auch ja, habe ich ansonsten auch bestens drauf. Kannst du dich noch an einen deiner dämlichsten Sprüche erinnern? Nee, beim besten Willen nicht, im Moment absolut nicht. Ach, schade. Ganz und gar nicht. Ja. Na gut, wenn dir im Gespräch, im Verlauf des Gesprächs noch einer einfällt, dann lass ihn einfach raus und dann können wir ein bisschen darüber philosophieren, ob er wirklich dämlich war oder ob er saudämlich war oder ob er gut war oder weiß ich was. Einverstanden? Klar, auf jeden Fall. Wer bist denn du? Ich heiße Thomas. Thomas. Mhm. Tag, Thomas. Hallo. Und du bist auch so Projektant deines Lebens? Ja, so könnte man sagen. Und hast jetzt einen Ordner 1995 angelegt und da stehen schon so ein, zwei Projekte drin? Naja, ein Ordner, ganz so weit ist es noch nicht, absolut nicht. Ich versuche nur erstmal den Arsch an die Wand zu kriegen. Ja, du warst jetzt schon nah kurz vor dem dämlichen Spruch eigentlich. Ja, könnte man auch so sagen. Ja, oder sagen wir, wir können es so poetische Formulierungen nennen. So, wie weit ist er denn noch weg, dein Arsch? Ja, weiß nicht. In Zentimetern oder Metern wüsste ich nicht zu sagen. Könnte auch kilometerweit weg sein. Ich weiß es im Moment noch nicht so ganz einzuschätzen. Du weißt noch nicht die Wand, an die du kommen willst. Doch, das ja? Schon so. Und wo dein Arsch ungefähr ist, weißt du auch. Das auch, ja. Ja, na dann müsste man den Abstand ja doch irgendwie wenigstens schätzen können. Ja, schätzen könnte ich schon, aber ich wüsste schwer in Worte zu fassen. Ah ja, na gut. Wie sieht dein Projekt aus? Oder hat sich das jetzt an sich auf dieses mit dem Arsch an die Wand kommen reduziert? Nee, ganz und gar nicht, absolut nicht. Nee, ich habe vor, irgendwie mein Leben hauptsächlich wieder in den Griff zu kriegen, das ich so ziemlich verloren habe. Vor einiger Zeit. Können wir mal versuchen, ein bisschen runterzuschrauben? Weil so sagen wir mal, Arsch an die Wand war relativ abstrakt, verlorenes Leben, würde man auch fragen, wo, aber... Kannst du es ein bisschen konkreter machen? Ja, klar. Ich ich lebe seit 88 eigentlich in Berlin. Hab hier erst Essen ausgefahren, hab so einen Job gemacht und bin dann irgendwann in die Gelegenheit gekommen, dem Ziel meiner Träume näher zu rücken, irgendwie zur Bühne zu kommen. Ich hab eine Ausbildung gemacht als Pantomime an der Schule hier. Und war auch ziemlich gut. Ich hatte echt irgendwie, ich möchte fast sagen, alle Chancen, dass was draus wird. Nur bin ich dann irgendwann in die missliche Situation gekommen. Meine Freundin, an der ich damals sehr gehangen habe, zu verlieren und habe darüber den Kopf verloren. Und habe einen Selbstmordversuch gemacht und bin dann ziemlich dem Bach untergegangen. In jeglicher Beziehung, kann man fast sagen. Und hab, 2 Jahre verloren, sozusagen. Das Ganze ist jetzt 2 Jahre her. Und wie sahen die 2 Jahre aus? Oh, ziemlich düster. Ich bin von einer Klapse in die andere gewandert. Und habe mir da auch nicht helfen lassen können, weil der Einzige, der mir helfen kann, das bin ich selber, habe ich das Gefühl. Und wieso bist du drauf gekommen, in die Klapse zu gehen? Da bin ich erstmal zwangsläufig hingewandert, weil ich habe einen Suizidversuch gemacht und dann bleibt das nicht aus, dass man da erstmal landet. Und als ich dann da raus war... Wie lange warst du da drin? Weiß ich nicht, Wochen. Ich war sowieso mehrere Male da wieder am Start. Und beim zweiten Mal war dann eher ein freiwilliger Entschluss? Ja, klar. So mehr oder weniger. War vielleicht der erste Fehler, wa? Ja. Das kann schon sein, ja, stimmt. Aber mir fiel halt nichts Besseres mehr ein, weil ich steckte zu dem Zeitpunkt so tief in einem extremen Sumpf, dass ich mir echt nicht mehr zu helfen wusste und überhaupt keine eigene Initiative mehr in der Lage war zu entwickeln, dass ich mich hab voll gehen lassen und dann, naja. Und jetzt musst du versuchen, dich wieder irgendwie zusammenzukriegen. Genau so sieht's aus, ja. Und hast du denn da wenigstens so eine Planung im Alltag, so kleine Sachen? Ja, für mich sieht's im Moment auf jeden Fall so aus, dass ich erstmal sehen muss, irgendeinen Job zu kriegen, um überhaupt erstmal irgendwie kohlemäßig klarzukommen. Und sonst im Alltag? Ich meine, sagen wir mal, das eigene Leben ist ja doch relativ groß und eher unspezifisch. Während dem Mülleimer muss jede Woche runtergebracht werden. Ich hatte jetzt gerade nicht ganz folgen können. Also ich meine, das eigene Leben ist ja irgendwie sehr unspezifisch, sehr groß. Wenn man sagt, das in den Griff zu kriegen, dann ist das eher so eine Absichtserklärung. Und es gibt ja so kleine Sachen, also weiß ich nicht, aufstehen, Abwasch erledigen, einkaufen gehen, dit und dit machen, an dem man sich möglicherweise langhangeln kann und mithilfe derer man dann das eigene Leben wieder kriegt. Ja klar, das sind wirklich die absoluten Kleinigkeiten, mit denen ich mich eigentlich nicht allzu lange aufhalten wollte. Das muss eigentlich... Ach, schwer depressiv, aber Mülleimer mal runtergebracht. Ja, also sowas sollte man... Das ist eine gute Mischung. Das sollte man eigentlich noch hinkriegen, ja. Das ist nicht so selbstverständlich, glaube ich. Absolut nicht. Logisch. Aber ich hatte wirklich mal ganz andere Ziele und war auch wirklich in der Lage, ganz andere Sachen zu machen. Und jetzt bin ich absolut reduziert, runtergeschraubt auf fast null. Und da muss ich erstmal irgendwie rauskommen, irgendwie. Und da versuchst du jetzt erstmal einen Job zu finden und dann fängst du mit der Kunst wieder an, mit der Pantomime. Ich habe schon fast aufgegeben, das jemals nochmal machen zu können, weil es ist echt schon ziemlich viel Zeit vergangen. Und so langsam rückt das immer mehr in die Ferne. Und das ist, wie soll ich sagen, ziemlich düster irgendwie alles. Ich hatte meine Chance und ich habe sie verspielt. So ungefähr sieht's für mich aus. Naja, so eine Chance hat man nicht nur immer im Leben. Also vielleicht so eine unmittelbare Chance hat man nur immer im Leben. Aber ansonsten gibt's schon immer wieder noch ein paar, denke ich. Ja, das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen und... Das musst du dir nicht einreden. Das ist in der Tat so. Ja, gut. Wenn man jetzt irgendwie ein bisschen die Power hat, was machen zu wollen. Stimmt. Richtig, darauf kommt es auch noch. Die und man muss ja vielleicht nicht auf, sagen wir mal, den großen Erfolg hoffen und dass man irgendwie mal Coverboy wird. Nee, bestimmt nicht, klar. Logisch. Ja, den Punkt finden, wo es Spaß macht und wo man selber zufrieden ist. Richtig, ja, stimmt. Danke. Thomas, ich drück dir einen Daumen, dass du da irgendwie demnächst mit dem Job klarkommst und ihn findest. Das wäre erstmal das allererste, ja. Gut, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo, Kündner. Hallo. Ja, hallo. Na, Micha. Wünsch dir noch was fürs neue Jahr, ja? Am 3. Januar ist echt ein bisschen spät, ist 5:12, mein Lieber. Ja, gut, ich bin in deiner Silvestersendung nicht durchgekommen. Ja. Und da muss ich das dann noch nachholen. Und wie sehen denn deine Projekte 95 nun aus? Eigentlich ganz einfach, auf den Punkt gebracht. Mit einer vernünftigen Sache vernünftig Geld verdienen. Aber eben ohne Milliardär und ohne Lottogewinn und so. Ja, und hat die vernünftige Sache schon ungefähre Gestalt angenommen? Ja, eigentlich. Und? Kannst jetzt leider nicht sagen. Ist noch eine geheime Geschäftsidee. Nö, ist nicht geheim. Na? Ganz einfach mit Arbeit. Und also wie soll die aussehen? Ich habe einen Bekannten, der ist Versicherungsmakler, ne? Der hat hier so allerhand Leute schon und der sucht noch einen Partner und da will ich dieses Jahr langsam nach und nach mit einsteigen. Hm. Sicherung makeln ist ja nicht gerade der Inbegriff von Arbeit, aber warum nicht? Irgendwie muss man ja sein Auskommen und sein Einkommen haben, wa? Naja, sicher. Bloß bei mir ist ja das Problem, es sieht ja so aus, du weißt ja Bescheid, die anderen Leute nicht so, aber das ist ja auch nicht so tragisch. Ich weiß Bescheid, ich kenne jeden Anrufer. Bitte? Nein, ich habe mich jetzt bloß selber noch ein bisschen gelobt. Man muss sich ja immer gut verkaufen in den heutigen Zeiten. Du verkaufst dich doch immer gut. Ich habe das echt starke von mir, wo du dich mit den Mädchen nehmen, mit der Conny, ist die Conny, ja, oder? Ja. Die da den Milliardär treffen wollte und den Lotto gewinnen. Jetzt versuch dich nicht bei Conny anzubiedern. Nein, du hast mir da gut gefallen, wie du da argumentiert hast. Und ach so. Versucht hast, das Mädchen wieder so ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen, ne? Micha, okay. Wir wollen jetzt nicht über die Sendung reden. Gut, ist klar. Okay. Nee, und da will ich versuchen, echt einigermaßen Geld zu verdienen. Und falls es nur mit meinem Geschäft da ganz den Bach runtergeht, irgendwie dann wieder aus die Schulden rauszukommen. Gut. Ich rufe sie zum Beispiel jetzt über Funktelefon an, ja. Der erste Schritt zum Versicherungsmakler ist getan? Nee, das habe ich ja schon. Und, ja, sage ich ja. Das muss ich ja bloß nutzen, weil sie mir mein Telefon abgeschalten. Jetzt nur noch ein ordentlicher Anzug? Den habe ich auch. Und die Haare frisieren? Nee, die lasse ich so. Na. Du, ich will ja nicht... Von so zottelhaarigen Typen kauft man ungern eine Versicherung. Nee, ich will ja nicht so irgendeine Drückerkolonne oder irgendwas. Ich will ja das, den Job echt ehrlich machen. Und der ist genauso wie jeder andere mit Zeit und Arbeit verbunden. Bloß man kann dort, wenn man es gut macht und wenn man dort sich echt reinkniet, auch Geld verdienen. Und ich muss irgendwas finden, wo ich dann irgendwann mal von meinen Schulden runterkomme. Micha, ich wünsch dir viel Glück, ja? Das war schon. Ja, tschüss. Tschüssi. So, jetzt haben wir wieder eine Musik. Ist ein bisschen länger. Seit kurzem gibt's die großartige, wie kann sie anders sein als großartig, dritte Platte von Ween, die sich wieder deutlich anders anhört als die ersten zwei Platten, trotzdem so Sachen gibt, die sie doch immer wieder verbinden. Und das Besondere an dieser Platte ist, dass sich wirklich kein Song dem anderen ähnelt. Und hier ist eine ganz wunderbare, bizarre, sehr langsam vorgetragene Ballade, der man auch mit relativ mäßigen Englischkenntnissen folgen kann. Buenas tardes, amigo. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. You killed my brother last winter. You shot him 3 times in the back in the night. I still hear mama weeping. Oh, mama still dresses in black. I looked at every fiesta for you. I wanted to greet. Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. You look like my brother. Mama loved him the best. He was head honcho

Ich habe auch, du hast das Thema Projekte zum Beispiel, nicht? Ja, René, darf ich nochmal dazwischen sagen, die Telefonnummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, oder hast du die präsent? Ja, ich habe die präsent eigentlich. Sag sie mal an. 0331 ja? 7481110. Nein, das ist ja meine Telefonnummer hier. Die vom halbautomatischen Anrufbeantworter unterscheidet sich deutlich. Der ist nämlich auch jemand anderes, als ich es bin. Der hat die Nummer 721 39 47 0331 für Potsdam und dann 721 ja? 39 47. Ich sag's nochmal, 721 39 47. Da können all die anrufen, die hier nicht durchkommen und können da eine kurze Ansage zu ihren Projekten oder irgendeine Message auf Band sprechen. Die werden dann nacheinander zusammengeschnitten und laufen hier kurz vor Ende der Sendung. Alles klar. Gut, René aus Lübben. Gut. Danke dir, Kuttner. Das hat dich jetzt interessiert? Nee. Naja, doch, eigentlich schon. Du wolltest die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter wissen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich wolltest du was? Das war ich das erste Mal durchgekommen und deshalb bin ich mir relativ unsicher noch, deswegen. Ach so, und jetzt wolltest du erstmal probieren, wie es so ist, wenn man drin ist? Genau. So. Jetzt bist du so drin, jetzt vermittle ich dir Sicherheit. Genau. Und du würdest dann nächste Mal nochmal anrufen. Naja, wäre natürlich schön, wenn es so weitergehen würde erstmal, wenn ich nur halt erst immer drin bin. Wie meinst du, wie weiter? Dass wir jetzt weiter miteinander reden? Ja. Ja, können wir gerne machen. Gut. Ich dachte, du wolltest jetzt erstmal ja nicht mehr. Doch, eigentlich schon. Ach so, schön. Nee, mir geht es darum, weil du das Thema Projekte hattest. Ja. Ja, heute. Nee? Ja, nicht so Projekte an sich, sondern die ist eher jetzt, in deinem Fall wäre es zum Beispiel die Frage, ob du dir denn ein ganz konkretes Vorhaben hast, das unbedingt in diesem Jahr erledigt werden muss. Ja, genau so ist es. Ich habe nämlich vor, mir ganz stark vorgenommen, nicht irgendwie gute Vorsätze oder sonstiges, sondern... War schon der erste gute Vorsatz. Wohnungsumzug. Umzug. Genau so ist es. Aha, und wohin? Nach Berlin. Und warum? Weil erstmal jobmäßig gibt es da viel größere Aussichten. Meine Freundin studiert in Berlin. Was bist du von Beruf? Ich bin Heizungsinstallateur, Heizungsbauer. Ja. Mensch, dabei stehen noch da unten gerade, wo war das vorhin? In der Nähe von Bergholz-Rehbrücke wunderbare Heizhäuser rum, in denen noch kein Ofen ist. Das warm machen und dann eine prima Techno-Disco. Ja, gut, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, ich kann dir gerne die Telefonnummer nochmal geben. Wie? Ich kann dir gerne nochmal die Telefonnummer geben. Nee, nicht die Telefonnummer, sondern die Adresse. Danke. Gut. Gut. Gut. Umziehen. Und dann bist du in Berlin und hast die Welt in Ordnung. Ja, ich denke doch. Und da werden wir dann weitersehen erstmal. Gut, drücke dir die Daumen für deinen Umzug. Gut, alles klar. Tschüss. Ciao. Hallo? Hallo. Hallo, ja. Hi. Hi, wer bist denn du? Ich bin Hannes. Tag, Hannes. Ich wollte sagen, ich habe mir vorgenommen, alte Motorräder aufzurüsten. Das soll jetzt ein konkretes Projekt sein? Mit welchem Ziel? Die wieder zu verkaufen. Und schön, schön fetten Schmott zu machen damit. Ja. Super, wo kriegst du die alten Motorräder her? Naja, das ist eben das Problem. Da wollte ich eine Nummer durchgeben. Hast du Ahnung von Motorrädern? Ja, das ist das zweite Problem. Da hätte ich auch noch eine Nummer, die ich durchgeben wollte. Ja. Ja? Ja. Gut, wir, gut, aber den Willen hast du. Ja, also kann ich hier keine Motorräder und keine Ahnung, den Willen und eine Telefonnummer. Ja, ich suche nämlich DDR-Mopeds. Ja, aber du hast da ja keine Ahnung von Motorrädern. Doch. Hast du eben Nähe gesagt? Hä? Hä? Na ja. Also die Nummer ist 030 431 0540. Die werden nicht zuwerfen mit alten Motorrädern. Ja. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Ja, Tag. Hallo, hier ist Theo. Theo, Tag, Theo. Tache, Mann. Tag, Mann. Ja. Yo, man. Ich hab ein sehr schönes Projekt. Stay cool. Und dieses Projekt wird dich das Fürchten lernen. Ach. Ja. Das ist ja ein gutes Projekt. Na, mich das Fürchten zu lernen. Das ist noch eine andere Frage. Wie bitte? Das für dich so gut ist, ist noch eine andere Frage. Nein, ich bin ja nur auch gerade einer, der lernbegierig ist und gerne mal das Fürchten lernen würde. Na, da bin ich ja gespannt. Insofern bist du da völlig richtig bei mir. Bin gespannt, ja. Gespannt bin ich auch. Mhm. Könntest du vielleicht noch ein bisschen erläutern, wie das aussehen sollte? Ach so, ja. Das dass du mich jetzt vielleicht mit unheimlicher Eloquenz in den Boden reden willst? Oh. Ja, oder mir mit deiner Wortgewalt das Gruseln beibringen? Mensch, wo du doch heute die so schlechte Laune irgendwie hattest. Ich habe überhaupt keine schlechte Laune. War mein Eindruck. Nee, ich habe bloß irgendwie sehr relativ selten Anrufer, die wirklich was zum Thema zu sagen haben. Aber ständig volle Leitung, was bitter ist. Ja, aber ja, alle rufen an, aber keiner hat was zu sagen. Wir werden dich aufmuntern. Ja? Ja. Stell dir vor, es ist Sprechfunk und keiner geht hin. Also, das wäre die andere Vorstellung. Ja. Aber stell dir vor, die Sprechfunk mit alle gehen hin. Das ist ungruselig. Ja, also ich sehe, du platzt vor Spannung. Oder besser gesagt, ich höre das ja nicht. Ja. Ja, du hörst da sehr gut hin. Und die Sache ist folgende. Ich werde dieses Jahr endlich das Projekt umsetzen und einen Piratensender installieren. Mhm, ja, das lehrt mich ja wahrhaftet gruseln. Nicht, was du denkst. Siehst du, du gruselst dich gar nicht, weil du noch gar nicht weißt, was ein Piratensender ist. Doch, ich grusel mich schon ein bisschen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Warte, ihr werdet wahrscheinlich mit schwarzer Flagge auf so einem Motorboot die Spree rauf und runter juckeln. Die Spree, den Äther. Den Äther? Den Äther, ja. Ah. Die Sache ist nämlich die, der Äther ist, weil wir hatten ja vorhin das Stichwort Ozean, so ein großer Ozean. Ja. Da gibt's aber ab und zu Meerengen, ja. Das sind so Bänder. Ja. Und in den Bändern, in denen sich möglichst viele Kanäle befinden, mit viel Geld und viel dummen Geschwätz. Ja. Beziehungsweise viel merke schon, du näherst dich mir an. So. Mhm. Ja. Mhm. Da muss sozusagen der Piratensender eingesetzt werden. Mhm. Und da lohnt sich das dann richtig. Du hörst mich ableichen. Ja, das ist auch erwünscht. Ja. Obwohl, es ist natürlich nicht erwünscht. Eigentlich soll man sowas ja nicht vorher verraten. Kannst du denn wenigstens sagen, wann ihr auf Sendung gehen werdet? Ja, na, das darf ja vorher nicht angesagt werden. Ach so, sonst könnte der jemand hören. Ja, genau. Ja, das wäre natürlich blöde, wenn im Piratensender jemand hört, wa? Das ist ja dann völlig vorbei. Auf Sendung und überall Sendepause. Aha. Das hat ja dann echt keinen Effekt, weil da würde der Piratensender natürlich im Trüben fischen. Versteht, keine Werbeeinnahmen, keine Weisheiten. Nee, versteh jetzt überhaupt gar nicht. Gehört wollt er werden. Aber du warst doch schon, wieso gehört werden? Also ich sehe schon, du verstehst es nicht. Nein. Spät am Oder Abend. Du willst jetzt bloß die Sender zum Zusammenbrechen bringen. Naja, das war ja das ursprüngliche Konzept. Ja, dann könntest du ja nicht jetzt nochmal anfangen, dann würde ich mir hier nur eine Dreiviertelstunde Rederei ersparen. Naja, du hättest mir nur richtig zuhören müssen. Aber macht nichts, ich erklär's dir nochmal. Das ursprüngliche Projekt war ja, darauf wollte ich eigentlich gar nicht zu sprechen kommen, das war so eine Art schwarzes Loch für Sender zu bauen, ja? Also in die Nähe von Senderanlagen zu gehen und dort so eine Art Senke zu bauen, ja. Die sich sozusagen alles Gesendete senkt, ja. Und dann akkumuliert wird. Und dann kann man ja aussuchen, was man braucht und was man nicht braucht. Aber das ist physikalisch ziemlich... Das ist ziemlich kompliziert gemacht. Und jetzt wollte er einfach so schwarze Löcher bauen, jetzt in denen dann die Sender verschwinden. Jetzt kommt der Piratensender. Ja. Ja? Hm? Leute Becker und das geht dann los. Also so ein Sender, der sendet dann und dann werden euch sozusagen die Werbeeinnahmen geklaut und die Weisheiten und so weiter. Ach, genial. Du hattest doch das Stichwort ja. Richtig... erkannt. Habt ihr denn so große Portemonnaies und so große Körbe, um die Massen an Weisheit, die da so sind und unterwegs sind, überhaupt einsacken zu können? Naja, du weißt ja heutzutage, im Zeitalter der Elektronik und der Datenhighways, da wird das alles komprimiert. Ja, selbst wenn es komprimiert wird, brauchst du da schon so ein paar Gigabyte, um so eine Sendung abzuspeichern. Angefangen, sofort komprimiert. Zum Beispiel deine Bemerkung vorhin zu diesem Mädchen, die da unbedingt einen Milliardär heiraten wollte, ja, das wird komprimiert und da kommt dann diese ISBN-Nummer raus von Max Weber. Kennst du ja die Geschichte mit der protestantischen Arbeitsethik? Ja. Was heißt denn, du machst dann aus Radiosendungen Buchempfehlungen? Ja, Buchempfehlungen, beziehungsweise das wird komprimiert, ja. Und dann kann man sozusagen die Komprimate irgendwo akkumulieren und kann dann daraus irgendwann, wenn die anderen Sender pleite sind, einen neuen Radiosender machen. Moment, klingt es eher, als ob es ein bisschen deprimiert wird. Bist du da ganz sicher? Aber das war doch dein Part heute Abend. Deprimiert zu sein? Ja, genau. Naja, tut sich aber auch ein Elend auf, wenn man mit der Jugend reden will. Ich bin ja doch fast wieder, das Wort von der Orientierungslosigkeit der Jugend, was ich jetzt ungefähr anderthalb Jahre nicht gebraucht habe, wieder in meinen aktiven Wortschatz aufzunehmen. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, weil es ist bloß eine Frage der Definition, wo wir die Jugend festlegen. Da du natürlich als Kulturwissenschaftler nur mit Kulturwissenschaftlern zu tun hast, ist der Weg nicht weit, dass ihr euch die Jugend definiert, sagen wir mal bis 30? War es bis 30? Ja, das war jetzt einfach auch meine Weitherzigkeit, die jetzt noch älteren Menschen, die Zutritt zum, sagen wir mal, Jugendpark, in dem wir leben, ermöglichen soll. Ja. Ja? Insofern war das noch also einfach nur weit definiert. Wir definieren das einfach so weit, dass du auch mit drin bist und dann... Ja, dann müsste das ganz weit definieren. Ja, nee, dann ist es, aber dann gibt es so immer noch so Orientierungslosigkeitsspektren. Weil du könntest ja immerhin im Äther noch ein Lotse werden, der dann so auf den Wellen gleitet, ja, nicht mit einer schwarzen Flagge. Ja, mit Holzbein und aus dem Ärmel hängt so ein Haken raus und ein Papagei auf der Schulter. Du weißt doch, was manchmal für kleine Lotsen Schiffe für große Boote hinter sich herziehen. Ja, ist schon klar. Ja. Hm. Wobei, ich würde bloß anfügen wollen, Papagei auf der Schulter brauche ich nicht. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Tschüss. Und jetzt kommt, wie vorhin versprochen, Georgette D., auch wieder mit einer großen Coverversion. Die muss man nicht ansagen, man muss nicht sagen, von wem sie ist. Man muss bloß ein bisschen genau hinhören. Allein bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. Oh Herz, hörst du, wie es klingt, in den Pannen singt und raucht. Einem Glück und sage, war schön, er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glüht, er weiß, für wen. Das mir fehlt. Im Häusermeer, da stand ich abends auf und ich erkauf auf was. Ich sah Amseln und Krähen und dreckigen Tauben nach. Meinem Glück unsage war und auch noch schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glüht. Er weiß, für wen. Erzählt von meinem Herzen, das mir fehlt, der Wind. sexistisches Prinzip zu verfolgen. Ab jetzt haben nur noch Frauen Gelegenheit, hier anzurufen, weil das ist eine der ganz praktischen Erfahrungen, dass Frauen doch in so einen Situationen ein entschieden größeres Maß an sozialer Intelligenz haben. Was mir übrigens außerdem noch aufgefallen ist, was hier heute die Sendung betrifft, ist, dass Sprechfunkmachen ja im Grunde für so eine Form von Geiselnahme ist. In diesem Fall werde ich als Geisel von den Hörern genommen und da gibt's ja so eine Geiseln und so eine Geiseln. Und wenn man schon zur Geisel genommen wird, würde ich mir doch wünschen, dass es dann doch lieber Frauen sein sollen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sich das inzwischen rumgesprochen hat. Liebe junge Menschen, die jetzt in der Leitung seid und männlichen Geschlechtes, es hat keinen Sinn, schmeißt den Hörer auf die Gabel. Mal sehen, ob es funktioniert. Hallo? Hallo? Ja, sehr geschlechtsunspezifisch, gilt auch nicht. Hallo? Ja, auch schlechte Laune. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, es sieht ganz schlecht aus. Liebe jungen Jungs. Hallo? Hallo? Tag, wer bist denn du? Katja. Tag, Katja. Eine Oase. Ja. Ja? Ja. Ja, dann werd mir nicht übermütig. Erstmal Kaugummi rausnehmen. Ja, das ist ganz gut. Ja. So, Katja, ich hoffe, du bist, außer dass du weiblich bist, hast du noch was zum Thema zu sagen? Ja. Nicht unbedingt. Doch? Doch, doch, doch, ja. Schön. Wie sieht's aus, dein Projekt 94, dein großes Vorhaben? Ja, also ich persönlich habe kein Projekt, aber ich hätte eine Anregung für ein Projekt, was man doch verwirklichen könnte. Und Anregungen werden auch dankend entgegengenommen? Du wirst dich sicherlich noch erinnern können, vor 2 Tagen, der Kater des Jahres. Ja. Ich möchte hier mal kritisieren, das geht so nicht, dass man hier Menschen, die sich am Silvesterabend sinnlos besaufen, auch noch dafür belohnt. Ich bin am Silvesterabend trocken geblieben, habe überhaupt dafür keinen Pokal gekriegt. Ja. Ja, ich hätte jetzt auch gerne einen Pokal dafür, dass ich trocken geblieben bin. Das könnte man auch im nächsten Jahr machen, dass man vielleicht mal schönstes Silvester ohne Alkohol oder sowas. Ja. Ich meine, dass da jemand gewinnt, der sich da so blau trinkt, dass er dann unterm Automaten schlägt. Wie alt bist du? Ich bin auch noch jugendlich. Da wäre doch extrem idiotisch, sich zu betrinken. Obwohl, da waren ja Leute, die sich ja betrunken haben. Was war das? 15 Jahre? Ja, das macht das nicht besser. Ich habe ja auch immer drohend und mahnend meinen Zeigefinger erhoben. Was natürlich eine ausgesprochen ungünstige Maßnahme ist im Radio. Aber ich danke dir für deine Anregung. Ja, tschüss. So, wer bist denn du? Hallo? Hallo, hallo? Da weiß wieder jemand nicht, ob er Junge oder Mädchen ist. Hallo? Hallo? Auch ein bisschen unentschieden, ne? Hallo? Hallo? Bevor du mich rausschmeißt, möchte ich eins sagen. Ich komme das erste Mal bei Fritz durch und es ist doch just, wenn Frauen anrufen sollen. Das zeigt doch, dass Frauen eigentlich gar nicht anrufen wollen. Tschüss. Tja, deprimierte junge Männer. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Andrea. Tag, Andrea. Hi, ich habe eine Kritik. Ja. Ich finde das nicht so gut. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil mich das doch irgendwie total wütend macht. Ich höre hier seit einer Stunde zu. Und was jetzt Projekt eigentlich heißt, ich habe im Duden nachgeguckt. Ja. Weil du dich ja darüber eben geärgert hast, dass die Leute nicht zum Thema anrufen. Das ist ein Vorhaben oder ein Entwurf. Das heißt, zum Beispiel dieser Typ mit dem Motorrad bauen, das war ein Projekt. Ja, aber nicht, wenn jemand keine Motorräder hat und keine Ahnung davon. Natürlich und nur eine Telefonnummer durchheben will, in der er hofft, dass ihm die Motorräder und möglicherweise noch funktionierend zugeschickt werden, auf dass er sie dann gewinnbringend verkaufen kann. Ja, okay, mit der Nummer, ich weiß ja nicht, unter welchem Motto das dann so läuft, ob das euch passt oder nicht, aber ich finde das nicht gut. Nee, nicht, ob es passt oder nicht passt. Ich meine, ich mache jetzt hier keine Börse, sondern Die Frage ist einfach, dass Leute erzählen, sie haben jetzt ein Jahr vor sich, sie haben ja ein paar Jahre alle hinter sich, wurde viel geredet über das Jahr 94 und die beste Platte und die tollste Urlaubsreise und Taritara. Und jetzt einfach die Gelegenheit haben, zu erzählen, eine konkrete Geschichte, die sie sich für dieses Jahr vorgenommen haben, von der sie schon eine ganze Weile träumen. Warte mal, das ist doch eine konkrete Geschichte, wenn ich sage, ich möchte Motorrad zusammenbasteln. Der eine möchte ein CD erstellen, der nächste möchte Motorrad zusammenbasteln. Ich meine, es ist jedem ist es selber überlassen, was für ihn ein Entwurf ist oder ein Projekt. Ja, ist also jedem selbst überlassen. Ich muss vielleicht noch anfügen, dass ich natürlich Projekte, die jemand vorhat und die mir gefallen. Ja. So, ich habe den Nachsatz ein bisschen spät gemacht, aber jetzt ist es eigentlich klar. Ja, okay, das ist aber dann Das hättest du dann wirklich von Anfang an sagen sollen, weil die Leute dadurch, weil der Typ meinte vorhin, ob du schlechte Laune hast, weil wenn ich dich nicht kennen würde, dann hoffe ich, dass du schlechte Laune hast, weil so ist es ja auch ätzend, finde ich, wie du das machst. Und du kennst mich? Nee, ich kenne dich leider nicht, aber das fände ich wirklich mal interessant, ob du wirklich so bist. Also ich wollte es nicht ein Date klar machen, ich wollte bloß mal sagen, dass ich hoffe, dass du heute schlechte Laune hast und dass es nicht, dass du nicht wirklich so bist, weil ich finde das nicht gut. Weil du willst ja auch, dass die Leute es hören. Und ich höre eigentlich echt gerne Fritz und ich habe schon öfters angerufen. Und mich macht das gerade, ich wollte eigentlich schlafen, aber jetzt habe ich noch angemacht. Mich macht das so wütend. Ja. Ist doch aber durchaus eine Wirkung. Ja, eine Wirkung hat es, aber weißt du was? Das ist nicht, es geht nicht nur nach dem Prinzip, Hauptsache es hat eine Wirkung, die kann auch negativ sein, dann machen wir uns bekannt. Ich meine, die Blue Moon ist normalerweise so Talkshows, die sind immer total geil. Und ich finde das scheiße, wenn du das so ein bisschen, ich höre dich ja öfters, ich finde es nicht immer scheiße. Aber soll ich dir was sagen? Ich hoffe auch, dass ich schlechte Laune habe und werde mir ein bisschen Mühe geben, total geil zu sein. Einverstanden? Okay, finde ich in Ordnung. Okay, tschüss. Tschüssi. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie das geht mit dem total geil. Ich gebe mir Mühe. Hier kommt Franz Josef Degenhardt. Dankst du dem Mann von nebenan? Der kommt zu spät und du kriegst den Zug. Dem fehlen Haare und du hast genug. Der verspielt im Lotto sein ganzes Haus. Und du kommst sonntags immer raus. Wer gehört zu den 99%? Damit das seine dann traumlos beendet. Immer der Mann von nebenan. Dankst du dem Mann von nebenan? Wenn's regnet, hat er seinen Schirm vergessen. Du hast nie Appetit und der ist verfressen. Der ist, der in der Klammer steht, damit dann deine Rechnung aufgeht. Wem tut morgens das Atmen schon weh? Wer findet niemals den richtigen Dreh? Immer der Mann von nebenan. Dankst du dem Mann von nebenan? Der ist Soldat, wenn du Goethe liest. Der trinkt Bier, wenn der Shampoos fließt. Der bricht sich schon beim Schlafen ein Bein. Und du hast selbst, wenn du fällst, noch Schwein. Wer bleibt da, wenn die Fahnen fallen? Wer muss schließlich das Ganze bezahlen? Immer der Mann von nebenan. Dankst du dem Mann von nebenan? Wenn der mal stirbt, denkt niemand dran. Dir aber baut man ein Monument. Den legt man schnell eben irgendeinen Schuft. Und du kommst in eure Familiengruft. Wer bleibt immer gänzlich tot? Wer kommt niemals zum lieben Gott? Immer der Mann von nebenan. Dankst du dem Mann von nebenan? Minuten vor 1. Fritz Kurzinfo. Verhaftung. Im Gazastreifen sind am Abend etwa 10 israelische Agenten festgenommen worden. Sie hatten bewaffnete Palästinenser verfolgt. In israelischen Sicherheitskreisen wurde der Einsatz, nicht jedoch die Festnahme bestätigt. Am Montag hatten israelische Soldaten im Gazastreifen unter noch ungeklärten Umständen 3 Palästinenser-Polizisten erschossen. Truppenverstärkung. In der Nacht sind erneut neue russische Einheiten in die tschetschenische Hauptstadt eingerückt. Grosny konnte trotz erneuter Luftangriffe auch gestern nicht eingenommen werden, hieß es. Ultimatum. Eine radikale Moslem-Gruppe hat mehrere europäische Staaten und die USA aufgefordert, ihre Botschaften in Algier bis Sonnabend zu räumen. Sie drohten damit, nach Ablauf dieser Frist alle Ungläubigen zu ermorden. Waffenruhe. Nach 11,5 Jahren Bürgerkrieg haben die Tamilen-Rebellen und die Regierung Sri Lankas die Einstellung der Feindseligkeiten vereinbart. Schlitterpartie. Überfrorene Straßen führten vor allem in den Polizeibereichen Potsdam und Cottbus zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Dabei wurden insgesamt 18 Menschen verletzt. Wetter. Nachts niederschlagsfrei und klar, Temperaturen zwischen minus 5 und minus 10 Grad am Tag. Heiter, kein Regen, Temperaturen minus 4 bis minus 1 Grad. Verkehr. Im gesamten Fritz-Radioland muss mit Glätte gerechnet werden. Stadtverkehr Berlin 2 Meldungen. Autobahn 100 Richtung Nord bis 5 Uhr noch Sperrung zwischen Detmolder Straße und Hohenzollerndamm. Und in Treptow noch immer Behinderungen wegen eines Wasserrohrbruchs. Vollsperrung der Baumschulenstraße von Forsthausallee bis Britzerallee. Und Sperrung des Königsheideweges ab Spätsfelder Weg in Richtung Baumschulenstraße. Auch morgen früh bleiben voraussichtlich die BVG-Buslinien 265 und 270 umgeleitet. Du hast kein Hemd, du hast keine Mütze. Du weißt nicht weiter? Dann schmeiß mal den Mandelbrenner an und find das große Lehmann-Bonus-Paket. Inklusive Lehmann-Mütze, Lehmann-T-Shirt und Lehmann-Weiter-Weiter-CD. Wo? Irgendwo in Brandenburg und Berlin. Wie? Heute ab 16 Uhr bei den Radiofritzen. Das große Lehmann-Bonus-Paket. Wenn Bonus, dann Fritz. We'll be right back. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, ungeil, aber bester Laune. So, wir telefonieren noch ein bisschen weiter. Und nach wie vor gilt, dass Jungs, Männer, Buben im Moment gerade keine Chance haben. Hallo, wer bist du? Hallo? Hallo, ich jetzt? Ja, jetzt musst du mir bloß noch klar machen, dass du ein Mädchen bist. Du, ich bin jetzt live auf Sendung, hör mal du. Super, tschüss. Der war eben live auf Sendung, super du. Hallo du? Hallo. Wer bist denn du? Roberta. Tag Roberta. Also, ich habe auch kein Projekt, aber ich wollte mal sagen, also dass ich denke, dass es doch ziemlich scheiße ist, wenn immer nur Leute anrufen, die im Prinzip nichts zu sagen haben. Also, weil das Mädchen eben angerufen hat, gesagt hat, dass du so schlecht gelaunt bist und dass sie es nicht gut findet und so weiter. Ich bin jetzt natürlich auch nur jemand, der nichts zu sagen hat, aber... Aber wolltest mich verteidigen. Ja, genau. Dafür danke ich dir, Roberta. Okay. Tschüss. Tschüss. So, überglücklich wäre ich ja, wenn jetzt nur eine Frau anriefe, die auch ein Projekt hat. Hallo? Hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Hallo, ich bin Uli. Tag, Uli. So, ja. Wie sieht denn dein Vorhaben 95 aus? Ja, also ich habe mehrere Vorhaben. Aber jetzt nicht so gute Vorsätze. Nö, nicht unbedingt. Sondern richtig schon etwas, was herausragt wie der Fernsehturm in der Berliner Skyline. Ja, also... Skyline ist ein ungeiles Wort. Ich werde doch noch geil. Ja, klar. Ich möchte jemanden dazu bringen, nicht mehr ganz so unzuverlässig zu sein. Ah, das ist auch eher eine pädagogische Maßnahme. Ja, da bleibt immer, glaube ich, nichts weiter. Und wie sieht denn da die Strategie aus, den dazu zu bringen? Ja, ich dachte, da kannst du mir vielleicht helfen. Also, weil darum meckern kann ich da nämlich nicht mehr. Du hast ein Projekt und ich soll dann arbeiten. Was? Du hast ein Projekt, aber ich soll es realisieren. Ein bisschen Hilfe ist ja manchmal nicht schlecht. Ja? Was könnte ich denn da machen? Na, weiß ich ja nicht. Aber ich dachte, du bist der Mensch mit so viel Welt- und Lebenserfahrung und... Naja. Ja, naja, aber du müsstest mir schon irgendwie ungefähr sagen, was ich machen sollte. Also, das ist ein... Außerdem hast du nicht gerade eben gesagt, du hast dir vorgenommen, dass du jemandem beibringst, was war das, nicht mehr so unzuverlässig zu sein? Ja. Ja. Aber du hast dir vorgenommen, dass ich es jemandem beibringe. Nee, also so nicht, aber ich habe nur gedacht, dass du mir vielleicht ein bisschen helfen kannst, weil, naja, ganz alleine schaffe ich das, glaube ich, nicht. Ich nehme an, handelt sich um einen nahen Verwandten? Die Leute verzweifelt an dem Typ. Ist ein naher Verwandter oder ein Freund? Ja, ein Freund. Ja. Und, ja, also der kommt grundsätzlich immer zu spät. Also ja, so gut, also sagen wir mal, da könnte ich schon mal nicht helfen. Nee. Weil ich auch immer grundsätzlich zu spät komme. Das ist ja traurig. Ja, mal wollen wir mal weitersehen. Wie gehst du damit um, dass dann alle Leute mit dir sauer sind? Oder ist denn jemand mit dir sauer? Ignorieren. Aha. Ja, was soll man machen? Er ist zu spät gekommen. Entschuldigungen kommen immer rüber wie dämliche Ausreden. Also wenn man nicht gerade kluge Ausreden hat. Die bringe ich dann auch gerne vor. Was dann aber an der Säuernis der Beteiligten oft nichts ändert. Gut, weiter, was noch? Ja, wie wär's mit Anrufen? Also wenn man das verspricht und das dann nicht tut? Die Kömpern ja, selber, da du jetzt sowieso Uli, in der Lage bist... Uli, da kann ich dir leider auch nicht helfen. Weiter? Ich weiß nicht, wie man sich selber dazu bringt, jemanden anzurufen, dem man das versprochen hat. Ich weiß nicht, wie ich andere Leute dazu bringe und ich weiß Gott auch nicht, wie ich mich selber dazu bringe. Das ist schade. Ja. Nee, weil ich bei der Person nun leider nicht mehr so viel Zeit habe. Ja. Deswegen dachte ich, dass da vielleicht irgendein schneller Weg möglich ist. Ja, nee, vielleicht könntest du nur dafür sorgen, dass der nicht die Sendung hört. Ja, weil ich ihm sonst immer als Rechtfertigung dienen könnte. Was ich nicht will, in deinem Interesse. Nee, ich denke nicht, weil der geht immer früh schlafen. Dann ist gut. Ja. Okay, Uli, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Okay. Hallo? Kuttner? Ja? Ey, cool, ich bin drauf. Hey, Sweetheart, jetzt musst du mir nur erzählen, dass du Manuela heißt. Nee, Jana. Ja, tschüss, Jana. War aber ein tolles Gespräch mit dir, hallo? Hi, hier ist Birte. Tag, Birte, bist du schon wieder? Nee, ich bin eine andere. Ich habe die andere zwar gehört, aber ich bin's nicht. Ey, du bist heute die dritte Birte in meinem Leben. Oh, Ja. Ja, wunderbar. Ich bin die erste war live. Projekt. Hm? Und die erste war live und die anderen zwei sind telefonisch. Also. Ja, schön. Ja, für dich. Ja, für mich ja. Wieso? Würdest du auch gerne Birten kennenlernen? Ach nee, muss nicht. Nö, ich reich. Du reichst, wa? Ja. Ja. Aber vielleicht gibt es ja andere, die mich kennenlernen wollen oder andere kennenlernen wollen, weil das wäre nämlich mein Projekt, was ich mir mit meiner Freundin ausgedacht habe. Und zwar war dass das andere Leute dich kennenlernen? Nein, es geht aber gar nicht so um mich, sondern ah, ja. um alle, die andere kennenlernen wollen. Mhm. Weil wir haben uns gedacht, dass eigentlich alle, die Lust haben, mal hier anrufen können. Und dass man sich dann mal mit mehreren Leuten, so was ich weiß, 3, 4, 5 Leuten, einfach mal zum Frühstück verabredet. Ach, ihr wollt so eine Art Lonely Hearts Agentur machen? Eben nicht. Ah, eben nicht. Das ist jetzt keine Single-Vermittlung oder sowas ähnliches, sondern das soll einfach nur, weil es witzig ist. Deshalb. Und die könnten jetzt bei euch anrufen? Ganz genau. Kannst du nochmal ungefähr beschreiben, von wo aus du anrufst? Aus Friedrichshain. Aus Friedrichshain. Wie alt bist du? Ich bin 20. Was machst du? Ich studiere. Ja. Und hättest du denn jetzt so eine Mindestanforderung an die Menschen, die da anrufen? Nö, eigentlich so nicht. Also wenn sie schon den Mut aufbringen, die überhaupt anzurufen, dann reicht das schon. Also könnten auch 12-Jährige sein. Ach nee. Naja, dann schränke doch vorsichtshalber lieber ja, okay. ein bisschen ein. Dann würde ich mal das Alter ein bisschen einschränken. Dann würde ich sagen, 20 bis, was weiß ich, Ende 30, Mitte 30, da so ungefähr. Und Geschlecht? Beiderlei. Beiderlei. Ja, kann ruhig gemischt sein, weil, also es ist wie gesagt echt keine Partnervermittlung. Das ist uns zu doof, da können wir auch in eine Abschleppdisco gehen. Wir haben uns das einfach nur witzig vorgestellt, morgens, mittags, ja wahrscheinlich eher mittags zu frühstücken. Wann soll das Frühstück stattfinden? Ja, am besten gleich morgen. Morgen gleich? Dann müssten Sie ja morgen Vormittag Zeit haben. Genau. Oder morgen Mittag. Ja. Na gut, dann sag mal deine Telefonnummer durch. Jo, das ist also in Berlin und dann 42 6 44 12. 42 6 44 12. Genau. Und wer morgen Lust hat mit Birte und wer war der andere? Die andere? Sandra zu frühstücken, der müsste da jetzt bloß anrufen. Ganz genau. Sag mal so die nächsten 20 Minuten, ne? Ja, von mir ist auch noch länger. Wir sind bestimmt noch eine Weile wach. Deshalb wird das Frühstück auch nicht vor morgen Mittag stattfinden. Von Birte aus auch noch ein bisschen länger. Genau. Gut. Ja. Und nach dem 4.5. ist dann aber Schluss. 4.5. Januar jetzt. Nee, nicht Januar, sondern Anrufer. Oder würdet ihr da so eine Warteliste einrichten? Ja, die werden dann im Zweifelsfall auf die nächsten Tage verteilt. Ah ja. Und stehen dahinter doch so leichte Kennenlernungsabsichten oder jetzt wirklich nur um Frühstücken? Ja, fast. Das ist eigentlich offen, wenn man dabei wen kennenlernt, mit dem man Lust hat, abends nochmal wegzugehen ja. und was anderes zu machen. Wenn er nicht zwinkern kann und so Lust die Fältchen in den ja, Augen hat. Gut. So ungefähr, ja. Muss ja nicht unbedingt ein Mann sein, kann ja auch sein, dass ich eine neue Freundin kennenlerne oder so. Auch Frauen können lustig zwinkern und haben nette Fältchen in den Augen. Es ist immer noch keine Partnervermittlung, Mann. Und jederzeit, ja, nee, sag ich ja. Also Frauen können bei euch auch anrufen. Ja, logisch. Ich wollte die nur ermutigen, ja. Und ja. die Grundregel ist jederzeit sein Frühstück selbst. Das wäre, ja, doch. Oder wollt ihr eingeladen werden? Nee. Nee, das haut finanziell nicht so ganz. Und wo geht ihr dann hin? Oder findet es bei euch in der Küche statt? Ja, würde ich vorschlagen. Gut. Also, ach so, dann muss man also eigentlich bloß ein bisschen Schrippen oder Käse oder irgend so was Schönes mitbringen. Ja, das wäre gut. Das können wir dann ja noch mit denen abmachen. Ja, das müsst ihr dann gleich am Telefon koordinieren. Denk rechtzeitig dran. Ja, mach ich. Sonst habt ihr nur Schrippen und keinen Käse. Das wäre auch Käse. Gut. Alles klar. Tschüss, Uli. Die Telefonnummer haben alle? Ja, ciao. Ja, ich sag's ja nochmal. 42 6 44 12. Stimmt's? Ganz genau. Ah, okay. Guten Appetit morgen. Jo. Tschüss. Kannst du auch kommen? Nee, kann ich nicht. Dover. Oh. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hier ist Beate. Tag, Beate. Wer ist denn Ding, ey? Wobei, Tag ist ja auch herb, wa? Ja, und weiblich bin ich, ey. Wie bitte? Weiblich bin ich auch noch. Weiblich bist du auch noch, ja. Ja. Ja, toll. Das finde ich schön. Heißt Beate und bist außerdem noch weiblich. Genau. Und hast vielleicht so ein Projekt in petto. Genau, ich habe ein Projekt in petto. Aber wirklich so ein richtig 1995-Projekt? Genau, sogar mehrere. Na, dann fangen wir an. Und zwar will ich als erstes mal also mit aufbauen eine freie Theatergruppe. Also wir haben uns dann getroffen so und spielen schon eine Weile und möchten uns jetzt zusammenfinden und uns einen Regisseur oder eine Regisseurin suchen und dann ein Stück aussuchen und was proben. Und was ist jetzt schon vorhanden? Die Leute sind schon vorhanden. Wie viel? Ja, das ist so bis 8. Mal sehen. Die alle irgendwie ein bisschen schauspielern wollen. Ja, genau. Ja, Berlin. Hm? Aber ein Stück habt ihr euch noch nicht ausgesucht. Nee, werden wir es mal sehen. Also wir werden zusammensetzen und was ausbasteln, genau. Also brauchen tut er noch ein Stück, ein Regisseur oder eine Regisseurin. Genau. Und was noch? Ja, und dann haben wir uns ja schon, ne? Und dann habt ihr euch schon. Und dann würdet ihr gerne gleich demnächst anfangen zu arbeiten und habt ihr schon eine Vorstellung, wann so die Inszenierung fertig sein sollte? Ah, ja, dann müssen wir uns einen Termin setzen. Das war jetzt ganz wichtig, Termin ja, zu setzen. So eine gewisse Planung gehört ja auch dazu, sonst schleppt sich das ja die nächsten 8 Jahre hin. Genau, nee, sollte schon nichts mehr sein. Wir wollen dann immer gleich anfangen, dann setzen wir uns einen Termin und dann geht's los, ne? Vor allem mit den Proben und so weiter. Na, dann wünsche ich auch viel Erfolg damit. Genau, ja. Nee, dann wollte ich noch was viel Wichtiges sagen. Ah, ja. Genau. Und zwar habe ich im letzten Jahr mitgekriegt, also dass es ganz wichtig ist, den Leuten Mut zu machen, das zu machen, was sie gerne möchten. Und zwar hatten wir vorhin da mit dieser Conny geredet. Ja. Da war bloß schwer rauszukriegen, was sie gerne möchte. Ja, ja, ja. Warte mal, ich muss mal fragen, was sie leise machen. Das stört hier einfach. Hallo, bist du dran? Ja, ja, ich bin noch dran. Also, weil jetzt ist nämlich gerade mein Telefon runtergefallen. Ja, ich wollte mich schon wundern, dass du so laut dein Radio leise machst. Ja, kannst du ein bisschen lauter reden, weil sonst sind mächtig schlecht. Ja. Ja. Genau, und zwar habe ich mich mal im Zug unterhalten mit einer Frau, da, und die wollte ihre Tochter unbedingt auf die Hauptschule schicken und hat dann gesagt, ja, eigentlich hat sie Zeug zum Gymnasium. Und ich habe mich mit der eine Stunde lang angelegt und sollte sie doch aufs Gymnasium schicken und nicht auf die Hauptschule. Und sie meinte ja, sie kann sich jetzt immer noch weiter hochsteigern, aber es geht ja dann wohl irgendwie nicht. Also sie wollte ihr die Enttäuschung sparen, dass sie es dann vielleicht nicht schafft und so weiter. Mhm. Und es ist eine mächtig schlechte Einstellung. Ja, und ich wäre ja gerne bereit gewesen, die Conny vorhin zu ermutigen. Also wo soll ich einen Millionär herholen? Ja, ja. Milliardär. Ja. Das ist schwierig, wa? Ja, ja, ist schon eine komische Einstellung von manchen. Ich denke, der Punkt ist sowieso, man muss irgendwie sein Ding finden und dann muss man versuchen, das durchzuziehen. Man kann dann immer noch was anderes machen oder Kompromisse eingehen oder das irgendwie hier ein bisschen abmildern oder da ein bisschen abmildern. Aber man kann nicht drauf warten, dass einem jeder 5 Millionen liefert und dann macht man eine schöne Firma. Entweder man hat eine geile Firmenidee und empowert it und erfindet den Apple-Computer und wird einer der reichsten Männer der Welt oder ja, man hat so eine Idee nicht. Ja, ja, was sowieso nicht wird. Also da muss man da so diesen Größenwahn, irgendwann stellt man ihn sowieso ab und dann muss man sehen, wie man so zurechtkommt, ne? Richtig. Genau. Gut, Mensch, da sind wir jetzt beide noch richtig mit so einem Merksatz aus der Sendung quasi gegangen, ja? Ja, bin ich hier die Letzte, ja. Wie bitte? Bin ich hier die Letzte? Du bist, glaube ich, so ungefähr fast die Letzte. Ach du Scheiße, du bist total leise hier, ne? Aber ja, willst du die Letzte sein? Ja, ist mir total egal. Also ich habe sowieso nur noch eine Zigarette hier, ne? Die habe ich mir aufgespart. Ja. Wenn ich bin schon 6-mal durchgekommen und dann kam immer irgendwie so eine Musik und dann kamen hier so Nachrichten zwischendurch und so weiter, ne? Und dann bist du wieder rausgeflogen. Ja, genau. Ja, die Schleife hält irgendwie immer nur ein paar Minuten, so 5 oder 10 oder irgendwas. Ja, genau, deswegen ist es auch immer nicht so, dass die Leute vielleicht keine Lust haben oder kein, dass sie sich nicht trauen oder so. Wenn dann dieser Piepton immer kommt, dann fliegt man einfach raus, ne? Ja, aber dann ist die Leitung eigentlich wieder frei. Dann müsste schon wieder jemand neu drin sein. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Und dann bist du jetzt die Letzte gewesen. Gut, ciao. Tschüss. Ich verabschiede mich von dir. Nicht mit Moral, sondern mit einem wunderbaren Lied von Stein. Auch eine neue CD. Wie heißt es gleich? König Zucker. König Zucker, König Zucker, meine Erde. Nichts Genaues über meine Erde. Meine Schöne, König Zucker. Hab's versprochen, hab dann doch das Wort gebrochen und vergessen. Hier unten, ich verbrenne. ich bin auch noch da. Und tut mir direkt leid, hier quasi ein Versprechen brechen zu müssen. Aber der halbautomatische Anrufbeantworter ist leider noch nicht ganz fertig. Insofern gibt es jetzt noch ein allerletztes Kurztelefonat. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, Tag. Ich bin Alexandra. Tag, Alexandra. Hallo. Wir müssen uns jetzt ein bisschen kurz fassen. Ja, das ist kein Problem. Also ich kann dir ganz schnell sagen, was mein Thema für dieses Jahr ist. Dein, ja? Ach, du hast Thema für dieses Jahr draußen. Ich hab ein Thema, ja. Ja, eigentlich war ja erst eher Projekte oder Vorhaben, aber Thema klingt nicht schlecht. Ich denke, das ist fast das Gleiche. Ja. Also mein Projekt ist, zu lernen, also lieben zu lernen, den Unterschied zwischen Liebe und Besitzwut. Was ist jetzt kompliziert? Nein, hinter so einem Satz lassen sich ja sofort gleich Beziehungsdramen vermuten. Ja? Ja? Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ja. Dass du gewissermaßen als Imperialistin deiner Gefühle massenhaft Männer verjagt hast. Und jetzt denkst du. Momentan geht es gerade gar nicht so um Männer. Also ich mag Frauen und Männer. Und ah ja. Geht's eher oder um gut, Partner oder Partnerinnen. Aber egal, ja. Auf jeden Fall um Menschen geht es. Und wie schafft man denn dann da, seine sich seiner Besitzwut zu entledigen? Ja, ich habe in so einem Tarotbuch einen ganz tollen Grundsatz gefunden, der mir auch schon total viel geholfen hat, obwohl ich eigentlich nie an sowas geglaubt habe. Aber ja, wenn wir jetzt keine Zeit haben, ist das halt auch blöd. Irgendwie. Nee, sag mal, also den Satz kannst du ja noch sagen, also, den Grundsatz. Es geht um Beziehungen, ne? Ja. Und der fängt so an, hänge dein Herz an nichts. Lebe, lebe total, lebe liebevoll. Aber besitze nichts, beherrsche nichts und lasse nicht zu, dass irgendjemand dich besitzt oder dich beherrscht. Sehr selten und wenige Menschen steigen zur Ebene menschlicher Liebe auf. Menschliche Liebe ist Freundschaft, tierische Liebe ist Besitzwut. Und tierische Liebe ist der Abschlusssatz. Tierische Liebe reduziert den anderen auf eine Sache, auf eine Ware. Und menschliche Liebe ist reine Freundschaft. Und ich muss sagen, dass mir dieser Satz schon sehr viel geholfen hat. Also was heißt dieser Satz? Dieses Werk. Okay, Alexandra, lassen wir den Satz einfach so und unkommentiert stehen. Ja? Du wirst dich an dem Satz zumindest dieses Jahr lang hangeln. Ja, werde ich. Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt sind wir soweit, dass wir den halbautomatischen Anrufbeantworter, der ist quasi ofenwarm oder eben halbautomatischer Anrufbeantworter warm, dass wir uns den jetzt anhören können und das wollen wir dann auch beide. Nee, das ist ja so verwirrend, weil wir versuchen schon den ganzen Abend hier irgendwas mal hier durchzukommen oder so und jetzt hat es trotzdem geklappt mit diesem halbautomatischen Teil. Hallo! Hallo, hier ist der Henry aus Freiberg. Ich werde weiterhin Rave Kuttner Mixe produzieren, werde sie allerdings nicht mehr beim Sprechfunk vorführen und des Weiteren werde ich dann wieder etwas mehr reden. Und hi Kuttner, hier ist TNT und ich möchte diesmal mit meinem Basketballteam in die Leistungsliga aufsteigen. Ja, hallo, hier ist wieder Nikolai, frisch in 95 und ich will jetzt keinen volllabern mit meinen Projekten, die ich alle vorhabe, sondern wünsche allen ein schönes neues Jahr und viel Spaß dabei. Ja, hallo, hier ist mal wieder der Gunther. Und da ich finde, dass heute irgendwie in der Sendung Franz Kafka ein bisschen kurz kommt, möchte ich eine kleine Fabel von ihm vorlesen. Sie heißt, kleine Fabel halt. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so bereit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagt die Katze und fraß sie. Ja, soll ich direkt anfangen? Genau. Ich wollte nur noch die Kontakttelefonnummer, falls sich irgendwo ein Videokameramann doch findet. Oder Kamerafrau, jederzeit. Ich muss ja auch nicht festgelegt sein. Jedenfalls 215-8897 ist die Kontaktnummer von Flypo and the 10,000 Supernovas. Und allerdings nicht nach zwei Anrufen. Ja, hi, Kuttner. Um die Sachsen-Fraktion zu unterstützen und Heimatgefühle deinerseits zu wecken, rufe ich hier mal an. Und mein Projekt 95 ist, am 1.7. mich im Kreis der Arbeitsfritzen einzugliedern. Ja, hallo, hier ist Fritz. Ich habe ein super Projekt vor. Ich möchte ein MyDemann-Programm schreiben. Und zwar schwebt mir vor, so ein schönes Programm mit Liedzitaten von Mike Lehmann, mit Fritz-Logo und so weiter. Und das als Share oder Freeware für PCs und andere Rechner, möglichst unter Windows. Nur fehlen mir dazu noch leider einige WAV-Files. Also, wenn du daran interessiert bist, 030 567 7327. Ja, hallo, hier ist Nina und ich wollte nur sagen, schönen Dank für dieses schöne Lied, dieses spanische hier, Hola und so weiter. Und außerdem muss ich ganz dringend Leute finden, die mit mir nach Finnland fahren. Weil ich will unbedingt nach Finnland und ich kenne sogar einen Finnen, der da auch hin will, aber der hat leider überhaupt kein Geld und ich kann ihn auch leider nicht sponsoren. Und deshalb, aber nach Finnland möchte ich trotzdem ganz dringend im Sommer und deshalb ist es auch noch ein Projekt. Hallo, ich bin der Florian. Ich wollte nochmal klarstellen, dass ich dieses Jahr wirklich vorhabe, eine Sinfonie zu schreiben und vielleicht könnt ihr sie ja irgendwann mal hören, wenn sie in der Philharmonie oder so aufgeführt wird. Kuttner, ich wollte dich mal fragen, ob du bei deiner nächsten Fernsehsendung mal wieder das Video von Mike Lehmann spielen könntest. Wäre ganz toll. Hallo Kuttner, hier ist Ilke. Heute haben wir uns unser Tonitruck, möchte ich ganz herzlich grüßen mit der Videokamera. Wie ist noch? Ah, hier sagt ja wieder überhaupt keiner was zum Thema. Dann kann ich nur sagen. Don't give me your problems! Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Highlights. Ich fang jetzt mal an, ja? Die Eloge auf diese Sendung zu halten, eine 5 Minuten zum Beispiel. Ja. Zeit, dass das Jahr endlich vorbeigeht. Es ist ja immer kompliziert, die Highlights zusammenzuschneiden. Also, an so einem Tag wie heute ist es ganz besonders. Ja. Natürlich kann ich reimen, auch wenn es nicht mag so sein. Was macht ihr da? Was soll denn das? Sagt mir es jetzt oder schert euch fort. Wir haben unseren Spaß. Wir sitzen manchmal da und spielen Wort. Mit einheimischer Bevölkerung wird da weniger kontaktiert. Stattdessen wird eifrig Sprechfunk protokolliert. Ein Ritual, das seltsamerweise hauptsächlich Sie pflegen. Man kümmert sich um Worte, die die Welt bewegen. Das hätte ja noch halbwegs gut ausgehen können, wenn es denn bei trockenen Lippen geblieben wäre. Den Schluss des Gedichtes sollt ihr nicht verpassen. Es ist erdichtet dem Sprechfunk zur Ehre. Das war wohl eher ein Kackereim. Dann lassen wir das jetzt mal sein. Wenn ich es richtig werte, habe ich es ordentlich gemacht. Aber vielleicht sehen Sie das ja anders. Ja, es war sehr lustig. Schöne Grüße an die Füße. Genau, küsst ihr Ende. Die Sprechfunk-Highlights sind eine Produktion von Studio Dresden für Fritz. Ja, was bleibt mir übrig, als mich zu verabschieden und zu sagen, schön, dass Kafka noch in der Sendung war, schön, dass es noch Sachsen gibt und schön, dass MC Lücke jetzt gleich einen Night Flight macht. Bleibt dran, tschüss. Schatten all